Hallo und herzlich willkommen zum 130. ConnenCast Themenpodcast. Wir besprechen heute den neuen Detektiv Conan Band 98 und wir, das bin ich, Lasse, und an meiner Seite ist heute der Philipp. Hallo Philipp. Hallo und herzlich willkommen. Und Johannes, hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und der gute Olli, hallo Olli. Schiff ahoi. Band 98 des Manga Detektiv Conan, am 15. April 2020 in Japan erschienen, passend in der Woche vom ursprünglichen Filmstart, aber dazu ist ja nicht gekommen, der Band aber trotzdem, schon wenige Monate wie damals bei Band 96 auch, schon im September bei uns im Handel am 3. September, veröffentlicht von Egmont Manga, vorher alle Kapitel bereits in Detektiv Conan Weekly erschienen, wie wir alle wissen und zu unserer aller Leidwesen, aber dazu kommen wir in diesem Band leider auch später noch. Auf dem Cover sehen wir den Detektiv Conan Schriftzug in Blau diesmal wieder. Wir sehen Conan, der scheinbar irgendwo hochrennt in einer dynamischen Pose. Er läuft durch die Zeit, hatte ich gehört. Ja, das stimmt. Ach, gute Zeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Hintergrund sehen wir ein Schiff, was natürlich auf einen der Fälle im Manga in diesem Band abzielt, nämlich den Fall mit Momiji Oka. Und an dieser Stelle wie immer der Vergleich mit dem japanischen Cover, denn auch dort ist ein Schiff zu sehen. Allerdings ist es da ein richtiges kreuzfahrtmäßiges Schiff und es ist abends und wir sehen ein paar helle Lichter. Und ich muss sagen, so atmosphärisch, wenn man die beiden Cover, wie man nebeneinander hält, wie man es zum Beispiel bei uns im ConnenWiki tun kann, dann gefällt mir das Band 98 Cover in Japan doch deutlich mehr. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich finde das japanische Cover, das wirkt lebhafter, auch durch die Lichter so. Das ja, ist atmosphärischer. Und so im Deutschen ist es halt, ja, da ist ein Schiff, aber da sind halt keine Lichter und deswegen wirkt das eher so unscheinbar und ja. Es soll ja eigentlich auch die Romantik transportieren, wenn man an den entsprechenden Fall angelehnt. Und ja, das macht das japanische Cover eigentlich deutlich besser. Im Deutschen sehe ich da null Romantik oder irgendwas in diese Richtung. Das ist einfach nur ein Schiff im Hintergrund. Und wenn man das japanische Cover nicht kennt, könnte man sich denken, was soll denn dieses Schiff auf dem Cover? Aber beim Japanischen kommt das wirklich deutlich besser rüber. Im Deutschen, ja, naja, kann man gelten lassen, würde ich so sagen. Ja, im Japanischen auch so ein schönes beleuchtetes großes Terminalgebäude im Hintergrund, andere. Und im Deutschen, wenn man da so ganz links guckt, dann so ein schäbiger Kai mit irgendeiner Hütte und ein paar Leute stehen rum. Das ist irgendwie, und das Schiff sieht auch irgendwie nicht so schön aus alles. Also, das lässt für mich doch deutlich zu wünschen übrig. Unten auf dem Bild Gosho Aoyama, Egmont Manga und an dieser Stelle eine Sache, die Fans aufgefallen ist, an dem Egmont-Manga-Logo hier unten auf dem Cover, was es ja in Deutschland seit Band 75 gibt. Da hat Egmont-Manga ja damals ihr neues Logo eingeführt. Und auf dem Cover, auf dem Logo, auf der Vorderseite des Covers, im oberen Schriftzeichen, ist ein weißes Dreieck zu sehen, was mitten im Schriftzeichen prangt. Auf dem Logo hinten auf dem Band ist dieses Dreieck nicht zu sehen. Das kann man also, wenn ihr den Band habt, ganz einfach vergleichen. Dann wird es euch auch auffallen, was tatsächlich schon auf der Vorderseite des Bandes, der Bände, seit Band 75 so ist. Das ist Fans jetzt vor kurzem aufgefallen. Und ja, das ist, es ist so wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Auf einmal sieht man es und dann denkt man, wie konnte ich das bisher nicht bemerken? Und vor allem denkt man sich auch vielleicht, wie konnte ein Verlag das bisher nicht bemerken mit ihrem Logo? Naja, man muss dazu sagen, ich meine, wir gucken uns die Bände auch schon seit Ewigkeiten an, auf jeden Fall schon seit Band 75 und ja, uns ist es auch, also uns ist es ja auch nie aufgefallen und wir machen ja eigentlich nichts anderes, als uns die äußere Aufmachung des Bandes anzuschauen und ich glaube, das ist, ich glaube auch bei einem Verlag, da ist es tatsächlich so, ich glaube, du hast eben gesagt, mit dem Wald, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man da irgendwie so drin ist, ich weiß nicht, dann ist es irgendwie nie aufgefallen, aber es ist kurios, dass es auch sonst niemanden dem Verlag mal gemeldet hat oder darauf hingewiesen hat, dass das Logo ja zumindest auf der Vorderseite halt fehlerhaft ist, aber sehr kurios halt, dass das über 75 Bände lang so war oder ist, dass man da immer wohl immer wieder dasselbe Logo dann halt verwendet hat mit immer wieder demselben Fehler. Ja, auf jeden Fall ein Kuriosum. Auf dem Buchrücken erneut alles Wichtige, Egmont-Manga-Logo, Hundedreieck, Kurosawa-Yama, Band 98, Direktiv Conan. Und im Ober auf dem Buchrücken sehen wir, wie die Kugel, die schon seit zwei Bänden auf Conan zurollt, immer näher kommt und Conan diesen typischen Anime-Manga-mäßigen Schweißtropfen auf dem Kopf hat, weil die Situation für ihn da nicht gerade gut aussieht. Hinten auf dem Band sehen wir im Schlüsselloch Momijioka, die hier nach ihrem ersten Auftritt in Band 91 endlich ihr Schlüsselloch bekommt. Egmont Manga, www.egmontmanga.de. 6,50 Euro in Deutschland. Der Preis neben dem Barcode. Kein österreichischer Preis mehr drauf. Fällt mir gerade auf, wenn ich mir das so ansehe. Da stand doch bisher auch immer der Preis für Österreich drauf. Ja, ja. Der in der Regel ein bisschen teurer war. Ja, 20 Cent. Kurios. Mystery in Blau und der Rückentext. Conan scheint kurz davor zu stehen, die Identität von Mary zu lüften, während Shukichi Haneda als Leiter einer Shugi-Trainingsgruppe in einen Serienmordfall verstrickt wird. Und dann taucht wie aus dem Nichts auch noch Shuichi Akai auf. Als wäre das alles noch nicht genug, stiftet Momijioka ein Duell zwischen Conan und Heiji an. Damit ist der Band ziemlich gut beschrieben, so ganz insgesamt. Natürlich auch wichtig, da schön die Mitglieder der Familie Akai fast alle zu nennen, nur Masumi fehlt noch, was ja relativ wichtig ist, weil der Band eben ursprünglich zum Filmstart von Film 24 rausgekommen wäre in Japan, wo natürlich alle diese Charaktere eine große Rolle spielen. Deswegen stehen sie hier hinten auch nochmal drauf. Es wäre ja vielleicht auch für ja, den Spannungsbogen im Text noch gut gewesen, wenn man das mit Masumi noch irgendwie reingehauen hätte, so ein Satz irgendwie. Und auch Masumi ist dabei, Ice oder Conans Identität oder dem Gift auf die Spur zu kommen oder irgendwie sowas. Ja, sie taucht ja tatsächlich sogar am Anfang und am Ende des Bandes auf. Sie ist quasi ein bisschen die Klammer, aber dafür taucht sie im Text nicht auf, das stimmt. Wir schlagen den Band auf und werden von Gosho Aoyama begrüßt, der von einer mit dem Kabel einer Steckerleiste erdrosselt wurde und davon erzählt, wie er im Buchladen eines befreundeten Mangaka seine Figuren an die Wand zeichnen durfte. Nette kleine Anekdote aus seinem Leben. Eine Seite weiter haben wir dann das Impressum und das alternative Cover, was wieder vorhanden ist. Es ist das alternative Cover auch aus dem japanischen Band 98, Shinichi und Conan, die erstaunt in unsere Richtung quasi blicken, beziehungsweise ein klitzekleines bisschen an uns vorbei. Direktiv Conan aus dem japanischen Metante Conan Volume 98, Egmont Manga, Printed in the EU, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Gestaltung Claudia V. Philhauer, Koordination Angelika Schönhuber. Ich hatte letztens noch geguckt, in den Weekly-Kapiteln steht auch immer noch das Lektorat mit drin, das ist hier jetzt aber nicht dabei. Und unten noch Werbung für den Egmont Manga Shop. Eine Seite weiter ist die Inhaltsangabe und wie immer jetzt seit neuestem, seit der Umstellung, bezieht sich die Zusammenfassung tatsächlich auf den Inhalt des vorherigen Bandes. Das finden wir natürlich gut. Und wir sehen die 11 Kapitel des Bandes aufgelistet und daneben sehen wir auch schon Masumi und Subaru Okia, die einander finster angucken. Dabei dürfen wir sie angucken. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein in die Besprechung des ersten Falles. Zwei Kapitel, ein Fall, der im Band 97 angefangen wurde mit zwei Kapiteln und jetzt zu Ende gebracht wird. Und mehr Details dazu hat Olli. Ja, kommen wir nochmal kurz zurück auf Band 97, wobei wir dank der Inhaltsangabe das eigentlich gar nicht tun müssten. Aber gehen wir noch einmal zurück in diesen Band, den davor. Da war es ja so, dass Conan zu Professor Agasa bestellt wurde und eben sich sozusagen von hinten ins Haus schleichen sollte, weil Masumi vor dem Haus rumlungert und ja, anscheinend jemand beschattet, und dann sagt Conan, dass sie vermutlich Ei beschattet, weil Masumi irgendwie spitz gekriegt hat, dass Conan vermutlich geschrumpft worden ist und dass auch Ei das sein könnte und dass ja deshalb irgendwie sozusagen ein Gegengift existieren könnte, und deswegen beobachtet sie sie, und ja, das wollen der Professor und Ei ja, im Prinzip nicht haben. Wer will schon jemanden vor seinem Haus stehen haben? Und deswegen, ja, soll Conan die eigentlich abwimmeln. Und ja, als er sich dann zur Tür begibt, ja, klingelt es, oder beziehungsweise kurz vorher, weswegen er zur Tür geht. Dann ist es aber nicht Masumi, sondern Okja, der davor steht und der ganz viele Kirschen, soweit ich mich erinnere, wenn das die Jahreszeit war, dabei hatte und die mal wieder mit seinen Nachbarn teilt. Und dann ist eben auch Masumi mit ins Haus geschlüpft und ja, dann unterhalten sie sich halt erst über besagten Lackteller. Da hatten wir dann nochmal einen, ja, Rückblick oder eine Anspielung auf den damaligen Fall mit Sonne, Mond und Sternen. Da hat der Professor in dem Haus seines Onkels wohl einen Lackteller gefunden. Und weil in der Fernsehserie ja, ein Lackteller sehr wertvoll geschätzt wurde, hat er den zum Gutachter gebracht und erzählt dann, dass eben ja drei weitere Personen einen anderen Lackteller halt auch hatten, aber ähnlich wie der im Fernsehen und deswegen den auch geschätzt haben. Und der Professor kennt den Gutachter und ja, dann wollen sie im Prinzip dahin und sich mal umhören, wie der Stand der Dinge ist. Und ja, alle in dem Haus begleiten sozusagen die Truppe, auch wenn Masumi erst sagt, nein, Ai und ich bleiben hier, aber dann, weil, wie gesagt, die Ai nicht möchte, dass Masumi sich mit ihr befasst, wollte sie dann doch mit und naja, wie es so ist, sie fahren halt alle dahin. Und als der Professor dann eben den Mann aufsuchen will, ja, findet er ihn blutend am Boden und dann will er ja die Polizei rufen, muss aber dafür aus dem Zimmer rausgehen. In der Zwischenzeit bringt der Täter dann sein Werk zu Ende, bringt den Mann um und ja, dann finden sie halt später den Gutachter tot auf und er hatte noch die Gelegenheit, den einen Lackteller mit einer Blutspur zu markieren. Und dann kommen Megure und Takagi und sein gesamtes Team und auch die drei Tatverdächtigen, die eben besagten Lackteller von sich schätzen lassen wollen. Und die sehen halt alle drei gleich aus, haben, wie sich rausgestellt hat, alle eine Blutspur auf der Rückseite. Und ja, dann hat sich auch das mit dem Umdrehen des Motives irgendwie nicht so herausgestellt. Und deswegen, ja, ermitteln sie nun weiter und am Ende von Band 97 erwartete uns ein kleiner Cliffhanger, in dem Masumi Subaru darauf anspricht, warum er denn weiß, dass sie ein Mädchen ist, obwohl sie ja vorher in ihrer Motorradmontur da stand und das eigentlich nicht klar erkennbar war. Und damit geht es jetzt sozusagen weiter. Das Erkennungsmysterium wird aufgelöst und Masumi peinlich berührt dabei, weil Subaru anscheinend anhand der Hinternform von Masumi erkannt hat, dass sie ein Mädchen ist, weil die Hüften von Männern und Frauen unterschiedlich sind. Ja, dadurch verstummt sie dann erstmal und ja, wir bekommen dann noch einen kurzen Rückblick in ja, die Jugendzeit von Shuichi und Shukichi und sehen dann quasi ja den Zeitpunkt, wo sie mit ihrer Familie nach Japan umziehen von England dann und ja, das ist sozusagen ein kurzer Rückblick. Und dann geht es eben im besagten Fall weiter. Sie wollten eigentlich ja so einen Gutachter holen, der die Teller begutachtet auf die Echtheit, um den echten Teller und den Mörder zu finden. Was aber nicht klappt, weil eben der Gutachter sind alle beschäftigt, können nicht kommen. Und ja, da müssen sie sozusagen selber herausfinden, ja, was denn, welcher der echte Teller ist. Und ja, stellen dann allerlei Ermittlungen an, kommen dann auch noch auf die Erfindung von Professor Agasa, das Hörgerät mit dem in Flügelform zu sprechen. Masumi stichelt nebenbei immer so ein bisschen bei Ai und möchte mehr über sie und eventuell das Gegengift herausfinden, was das ein oder andere Mal zu einer ja, Konfrontation führt, sage ich mal. Und ja, dann spitzt sich sozusagen die Lage zu, auch was die Identität von Mary betrifft, wie wir ja in dem hinteren Einleitungstext schon gelesen haben. Und ja, dann kommt es halt dann am Ende so, ja, wie es kommen muss. Der Trick wird sozusagen aufgeklärt, der Täter, wem denn der Lackteller gehört und wer der Täter in dem Fall ist, wird entlarvt. Und dann kommt Conan im Prinzip auch noch dahinter, wer denn Mary ist, kommt ihrer Identität auf die Spur. Und damit geht es sozusagen spannend dann weiter, aber nicht in diesem Kapitel. Ich muss sagen, der Fall war sehr spannend und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß noch, als wir im letzten Jahr die Weeklies bestimmt haben, was da der spannendste Fall und so war, konnte ich mich nicht ganz entscheiden, ob dieser Fall oder die verschneite Berghütte oder Kirche war es, glaube ich, was besser war. Auf jeden Fall war der Fall einer der besseren. Hier hat mir sehr gut gefallen das Zusammenspiel zwischen Masumi und Subaru natürlich. Ja. Also das war hier somit das Highlight. Auch, dass Conan mal ein paar Schlüsse gezogen hat zu der Schwester außerhalb des Territoriums, was ja schon jetzt eine Weile lang im Raum stand. Und natürlich, wie gesagt, dieses Zusammenspiel, wo sie dann noch so eine Fighting-Szene hatten oder wo Subaru sie dann so ein bisschen hops nimmt, von wegen, ja, mit deinem Hintern und so, wie ich sicher kann. Hat mir ganz gut gefallen und wir müssen den Fall natürlich auch als Gesamtheit sehen, was noch in Band 97 war, wo ja natürlich auch einmal darüber informiert wurde, dass sie so ein bisschen jetzt ins Visier geraten ist von Masumi, das ja auch noch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ja, also insgesamt dieser Fall selbst ist natürlich jetzt ein bisschen flach, sage ich mal, aber hat da auch so seine guten Momente. Mir hat das gut gefallen, dass der Täter sein Werk nochmal zu Ende gebracht hat. Und, also, nicht für das Opfer, hat es mich nicht gefreut, aber es hat es irgendwie nochmal einen besonderen Charme gegeben und auch, dass der Täter dann mit seinem Motiv rausrückte und dann gesagt wurde, naja, den Teller, den Sie haben, das ist auch eine Originalfälschung, aber auch eine gute Fälschung, die Sie auch hätten teuer verkaufen können und das Ganze alles irgendwie so ein bisschen wertlos war. Ja, also dieser Mord, dass sich das überhaupt nicht gelohnt hat. Das war alles eigentlich sehr gut, hat mir wirklich gut gefallen und bin sehr zufrieden gewesen mit dem Fall und ich weiß nicht, ich würde ein paar Kirschen vergeben, schon 4 von 5, fast 5 von 5, aber eher noch 4 von 5. Hat noch ein bisschen was gefehlt, aber war schon ziemlich gut. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen. Ich fand das Zusammenspiel zwischen Subaru und Masumi auch hervorragend. Ist ja so mit das erste Mal, wo sie aufeinandertreffen, auch diese ganzen Geheimnisse, auch mit, wie Masumi sich an Ai heranpirscht, obwohl heranpirschen hier wahrscheinlich eher der falsche Ausdruck ist. Die Kampfszene hattest du schon genannt, oder die Andeutung eines kleinen Kampfes. Und ja, der Fall an sich finde ich auch, den Fall an sich finde ich auch grundsolide und sehr gut. Von daher kann ich hier getrost 4 von 5 Fußtritten vergeben und bisschen schade ist natürlich tatsächlich, dass der über 2 Bände aufgeteilt wurde, aber das kennen wir bei Detective Conan ja nicht anders und tut dem Ganzen so ein bisschen den Abbruch, aber wie gesagt, das ist halt Detective Conan-Style, dass die Fälle immer über 2 Bände laufen, meistens. Ich hab's ehrlich gesagt lieber, wenn so ein 4-Kapitel-Fall dann irgendwie so in der Mitte 2-2 aufgeteilt wird, als wenn es irgendwie ist, dass ein 3-Kapitel-Fall dann 2 im vorherigen Band oder 1 oder wie wir es ja zum Beispiel auch im Band 97 hatten, dass ein 5-Kapitel-Fall 4 Kapitel im einen Band sind, das allerletzte im nächsten Band. Das passiert ja in Conan leider auch häufiger. Das finde ich immer am blödesten, ehrlich gesagt. Und hier so in der Mitte, natürlich auch nicht optimal, aber ich finde, das geht noch einigermaßen ganz gut. Ja, was ich noch anmerken möchte, weil das Philipp auch eben noch mal kurz angerissen hatte mit dem Anpirschen von Masumi an Ai, muss ich auch sagen, dass mir das sehr gut gefällt und auch wie genervt dann teilweise Ai war. Also hier treffen 2 meiner Lieblingscharaktere aufeinander. Das macht den Fall für mich noch mal ein bisschen besonders und ich weiß, dass nicht jeder davon Fan ist, wie Masumi sich da anstellt und wie sie da so aggressiv nachforscht. Aber mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut und hat eine schöne Dynamik noch drin. Ja, ich finde Masumis Vorgehen nicht so gut. Ich bin einer der Fans, die das nicht so gut findet. Hallo? Ist das ja, so? Ja. Aber ich finde das in diesem Kontext besser als, also für mich als Leser jetzt vom Unterhaltungsfaktor her, finde ich das hier so besser, wenn das so ein Zusammenspiel ist mit zum Beispiel Subaru, der dann dagegen steuert und Aibara, die genervt ist und so und sich auch mal nichts von Masumi anhört, sondern so sagt, hast du jetzt ein Problem damit, dass ich klug rede? ne? Finde ich besser als zum Beispiel in diesem eben am Schauspielfall, am Drehort, so Band 96 da, wo Masumi dann irgendwas macht und Con steht nur da, total schockiert, oh, was macht sie? Oh, ich kann gar nichts dagegen machen. Das finde ich dann immer so ein bisschen nervig, weil ich denke, komm schon, mach doch irgendwas und lass sie nicht einfach so gewähren. Da finde ich, dass da hier von Unterhaltungswert, so für mein Amüsement als Leser, das hier zumindest deutlich besser, weil da einfach eine gewisse Dynamik entsteht. Und sie nicht einfach was machen konnten, dann mit diesem geschockten so, oh, daneben steht und das alles sich von alleine irgendwie auflöst. Ja, also bei mir, ja, was heißt bei mir? Bei mir geht es eigentlich ähnlich wie bei so manchen Fällen, wo sozusagen die Hauptstory mit integriert ist und wo dann so ein Fall eigentlich nebenbei läuft. Weil, ja, ich finde den Fall mit dem Lackteller so und wie man das so erkennt und so, ja, hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Schön fand ich, dass am Anfang eben auf den anderen Fall noch angespielt wird, dass man da noch eine kleine Leseanekdote hat, so, oh ja, könnte man mal wieder lesen, ist so und so viele Bände her. Und ja, dass die eigentliche Haupthandlung so mit Masumi, die da versucht, an das Gift ranzukommen und die verschiedenen Rückblicke halt so, auch wenn es so ein ganz kurzer in dem Flugzeug war, so mit der Familie Akai und dann eben am Ende auch nochmal, wo dann sozusagen wieder die Spannung gesteigert wird mit, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht und was Masumi als nächstes macht, fand ich spannender als den Fall an sich und ja, deswegen, ja, weiß ich, also wie gesagt, Haupthandlung sehr gut, Interesse will ich mehr von haben, auch gerne mehr von Familie Akai und von früher so. Ja, und der Fall an sich, ja, weiß ich nicht, hat, wie gesagt, hat mich nicht so wirklich mitgerissen. Von daher würde ich mal so im Durchschnitt bleiben und 3 von 5 Lackteller vergeben. Dieser Fall wird leider wie der gesamte Rest des Bandes von einigen unschönen Fehlern geplagt, auf die wir natürlich wie immer auch eingehen wollen. Da sind zum Beispiel so Fehler dabei, wie etwa, dass der Fallcharakter als Opfer in einem Panel plötzlich ja mit CH geschrieben wird, anstatt mit SHI. Nichizu statt Nichizu. Unglücklich. Oder dass zum Beispiel so ein Begriff wie Fotoshoot vorkommt, was es im Deutschen eigentlich nicht gibt. Oder dann eben auch ein bisschen größere Fehler, die sehr ungünstig sind. Zum Beispiel ein Fehler, für den Egmont Manga nur bedingt etwas kann, ist, dass Subaru davon spricht, dass dieser Flashback im Flugzeug schon 18 Jahre her ist. Was ja keinen Sinn macht, weil wir wissen ja, Koji Haneda wurde vor 17 Jahren getötet und eigentlich macht es keinen Sinn, dass die Familie Akai wegen der Ermittlung von Tsutomu Akai in dem Mordfall von Koji Haneda schon vor 18 Jahren aus England wegzieht. Dies war ein Fehler tatsächlich in der japanischen Magazinversion. Das war ein Tippfehler, dass da 18 statt eben 17 Jahre stand, was im japanischen Band 98 dann allerdings korrigiert wurde. Das heißt, dass das in der Weekly-Version dass Subaru davon vor 18 Jahren spricht, war im Weekly nicht falsch. Das war in der Magazinversion Japan auch so. Die Japaner haben es dann im Band aber korrigiert. Nur leider in Deutschland wurde das dann übersetzungstechnisch nicht nochmal angepasst, was sehr, sehr schade ist und auch schon bei Fans zur Verwirrung geführt hat. Zum Beispiel mit bei unserem Wiki steht ja drin, wie alt Shuichi Kai ist. 32, wissen wir ja, weil es war vor 17 Jahren dieser Flashback. Er ist da 15, also ist er jetzt 32. Und dann haben schon Leute gesagt, hier, aber da stehen 18 Jahre drin. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn. Und dann mussten wir das erklären, ne, warum das bei uns im Wiki richtig ist. Also es gibt schon Fans, die dadurch verwirrt sind. Dann ist auch noch super ungünstig, als Subaru gegen Masumi kämpft, also beziehungsweise er weicht ja nur ihrem Kick aus. Da sagt er, es steht jetzt unentschieden, wir hatten beide so ein bisschen Schuld. Und dann am Ende des Bandes, als des Falles, erinnert sich Masumi wieder daran, wie Subaru von 50-50 spricht. Ja, 50-50 ist so ein Ausdruck von Akai, er hat er zuerst als Subaru gesagt, zu Jody damals im Kaufhausfall, wenn man sich da noch daran erinnert. Da sagt es hier zu Jody, ey, wir hatten beide Schuld, hier ist 50-50. Und in der scharlachroten Rückkehr erinnert sich Jodie daran, ach ja, 50-50 hat Subaru gesagt, das ist eigentlich etwas, was Akai ihr mal gesagt hat. Gut, in der Serie haben wir es bisher nicht gesehen, aber wir glauben es Jodie einfach mal. Und dann in 1037, an dieser Stelle mit dem Kampf, sagt Subaru im Japanischen eigentlich auch hier 50-50. Was Masumi dazu bringt, dass sie sagt, hä? Und dann sagt sie eben auch am Ende Kapitel, denkt sie auch nochmal dran. Und das tut sie hier halt nicht. Und das war schon im Weekly so, dass sie am Ende von 1038 sich an einen Dialog von Subaru erinnert, den Subaru in der deutschen 1037 so nie gesagt hat. War im Weekly so, haben Fels angesprochen und offensichtlich ist es im Band jetzt auch so. Und das ist nicht optimal. Das ist eigentlich ziemlich schlecht. Wenn hätte man von Anfang an 50-50 schreiben sollen, da hatte man natürlich das vielleicht noch nicht auf dem Schirm damals mit Jodie, als es da losging. Aber dann hätte man, wenn, dann auch hier die Kontinuität wahren sollen, oder nicht? Also dann entweder da schon von 50-50 sprechen, so nah am Original, wie es eben geht. Oder dann, wenn man halt schon von der Mitschuld spricht, dass man dann auch später Mitschuld vielleicht nochmal reinbringt, als am Ende von dem Kapitel 1038. Ja, also dann hätte man da von der Mitschuld sprechen müssen oder halt bei beiden 50-50, aber so ist natürlich doch tatsächlich eher ungünstig, weil einem dann natürlich diese Anmerkung oder diese, warum stößt das jetzt auf Fragen bei Masumi, dass das der deutsche Leser nicht nachvollziehen kann, das ist natürlich, ja, ungünstig. Ja, ging mir auch so beim Lesen, weil dieses 50-50 ist ja eine Sprechblase, ein großes Panel und so, das sticht einem ja wirklich ins Auge. Und als ich das dann so gelesen habe, wie gesagt, wir haben es eben gehört, Subaru sagt das nicht mit 50-50, sondern eben unentschieden. Und dann steht da so groß 50-50 und man denkt so, ja, und was ist da jetzt dran? Also versteht man halt in dem Zusammenhang nicht. Wenn er das vorher bei dem Kampf gesagt hätte, 50-50, dann hätte man direkt den Bezug gehabt. Aber so halt steht das einfach nur so da und man denkt sich, ja, warum sorgt das jetzt so groß für Diskussion? Ja, auch wie gesagt, das ist damals im Kaufhausfall, der ja so in Band 67 war und dann später in Band 85 das mit aufgelöst wird, dass man dann wie gesagt, ach Mist, damals haben wir dieses spezielle 50-50 anders übersetzt. Na, ist jetzt Pech. Okay, ne? Kann passieren. Ist ja auch wirklich lange Zeit dazwischen. Aber das ist hier ja wirklich ein Kapitel auseinander und Egmont Manga kriegt die ja auch lange im Vorfeld, die Kapitel, und ja auch meistens ist der gesamte Fall ja schon vorhanden, bevor die Sachen rauskommen. Und da hätte man das im Weekly schon machen können, aber jetzt spätestens im Band hätte man da nochmal drüber gucken können. Weil, da kommen wir auch noch zu, zum Beispiel im nächsten Fall, es wurden ja tatsächlich zwischen Weekly-Version und Band-Version einige Dinge angepasst. Nur eben hier leider diese Sachen nicht. Und das ist einerseits für die Geschichte schade und für den Lesefluss, ja, wie gesagt, hat Olli ja gerade schon ausreichend dargelegt, dass es sticht einem einfach ins Auge. Ja, mir fällt jetzt auch gerade ein, wenn man das jetzt mal vergleicht, das letzte Panel im Band, wo Subaru ja sagt, es steht jetzt für 50-50, du trägst also Mitschuld. Wenn man das bei dem direkt nach dem Kampf eingefügt hätte, dann hätte das auch wirklich ja Sinn gemacht, weil man so denkt, ja, das ist exakt die Stelle, an die sie sich gerade erinnert, so, und das hätte einfach absolut gepasst. Und ja, so passt es halt nicht, weil man so denkt, ja, dann hat Subaru irgendwann mal gesagt 50-50, aber zu Masumi ja nicht, so, also ja, sehr verwirrend. Also zumindest in diesem Kapitel hätte man das ja dann einbringen können nach dem Kampf, dass Subaru sagt, es steht jetzt 50-50, meine Aussage hat dich verärgert, das tut mir leid und so weiter und so fort. Das hätte man ja da einbauen können, damit es am Ende wieder gepasst hätte. Ja, eben, ja. Und ich finde mit können, also ich finde, das hätte man, ich finde, das kann man erwarten, dass das im Nachhinein spätestens angepasst wird. Das muss eigentlich sein. Ja, das erinnert mich sehr an das, was wir schon mal hatten mit der Zeichnung von Wakita, wo ja auch keine Korrektur vorgenommen wurde, in Japan aber damals schon. Das haben wir ja schon mal gehört. Ja, und wir hatten das ja auch in Band 95, dass das Alter von Elena und Atsushi Miyano beziehungsweise vor allem das Alter von Atsushi im japanischen Magazin und Band dann ja geändert wurde, was dann ja im deutschen Band da auch nicht umgesetzt wurde. Und das mit den aktualisierten Zeichnungen, das ist tatsächlich in diesem Band wieder so, da kommen wir auch noch zu. Aber dann eben zum Beispiel sowas wie das vor 18 Jahren, auch was auch nicht schön ist. Ja. Aber gut, es ist nur der erste Fall und auch leider nur die ersten paar Fehler. Kommen wir zum nächsten Fall. Momijis Herausforderung. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Johannes etwas. Ja, sehr gerne. Und wir starten direkt in den Fall mit Momiji Oka und ihrem Butler, die in einer Limousine fahren. Und Momiji bittet ihren Butler nochmal ein Tonband abzuspielen. Und das tut er auch. Und man hört Heiji, der ihr irgendwie klar verklickert, wenn sie irgendeine ja, bestimmte, wenn sie irgendwas Bestimmtes erfüllen kann, ein Kriterium, dann kann er sie ihn um das bitten, was immer sie will. Und ja, was sie will, das weiß der Leser natürlich. Heiji weiß es, glaube ich, nicht. Ja, und das sehen wir so einen kleinen Einstieg in den Fall. Und dann sind wir schon in der Detektei, wo Ran dann einen Gutschein herausholt aus ihrem Portemonnaie für Hammelfleisch-Eintopf und sagt so: Kogoro, naja, wir müssen sparen, gehen wir vielleicht mal hier so mit dem Rabattcoupon ein bisschen was essen. Und dann kriegt sie plötzlich eine Mail von Momiji. Und ist schon ganz verwundert. Und ja, in dieser Mail schreibt Momiji Ran dann, dass sie doch bitte Shinichi Kudo darum beten soll, einen Rätselcode zu knacken. Und den hat sie auch gleich mit hinten dran geschickt. Und liefert noch ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu über die Mutter, über eine Mutter, die als Haushälterin in einer reichen Familie gearbeitet hat, die 4 Kinder hatte, die allerdings alle getrennt voneinander aufgewachsen sind. Und ja, da hat sie ja, Mutter verstorben ist, ja, möchte sie dann irgendwie den Rätselcode lösen, weil oder die Brüder hatten dann diesen Code gehabt und wollten das dann irgendwie zusammen lösen, weil der Rätselcode natürlich zu einem Schatz führt. Und ja, allerdings ist einer der Brüder oder Söhne verschwunden. Und tja, schickt sie dann diesen Code an Ran. Und ja, Ran will das dann irgendwie erstmal Shinichi mitteilen, überlegt erst ihn anzurufen, tut es dann aber nicht und schreibt ihm lieber eine E-Mail, weil sie, da wird er ein bisschen rot und erinnert sich an das Liebesgeständnis in Kyoto. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Ortssprung und wir befinden uns bei Professor Agasas Haus, wo die Detective Boys ein bisschen Videospiele spielen und Conan sitzt an einem Code, den, ja, da schaut auch Ai nochmal kurz über die Schulter. Und es gibt nochmal einen tollen Genta-Moment, der Krabben- oder Shrimp-Cracker isst und es dabei juckt. Also man merkt, okay, er hat scheinbar da eine Allergie dagegen, was aber erst Ai auffällt und Genta selbst nicht. Und ja, es gibt, beziehungsweise es gibt nochmal so einen Keks, Disput, wie viele Kekse er denn schon gegessen hat. Und da gibt es nochmal einen Hinweis auf Addition und Subtraktion, der Conan vielleicht später noch weiterbringen wird. Und ja, so viel dazu. Dann ja, kommt Conan zurück in die Detektei und ja, geht so ran. Und er teilt ihr mit, dass ja, Shinichi gesagt hat, Conan soll ran, mit Ran zusammen hingehen, dass Shinichi nicht kommen kann. Okay. Dann treffen sie sich ja, auf einer Dachterrasse mit Momiji oder sollen dort auf Momiji treffen, treffen dort aber erst auf Heiji und Kazuha. Und ja, dann gibt es nochmal einen kleinen Flashback, so nach dem Motto, was macht ihr denn hier? Und das kommt da ja, da heraus, dass Momiji halt ja, Heiji ein bisschen herausgefordert hat und gesagt hat, ich habe eine dringende Bitte, hier ist ein Rätselcode, den musst du unbedingt lösen. Und ja, hat so stichelt dann dieses Duell zwischen Shinichi und Heiji an, ohne dass es zu diesem Zeitpunkt Heiji schon weiß, dass Shinichi der Gegner sein wird. Ja, denn es geht darum, dass halt gesagt wird, naja, wenn sich jemand findet, der den Code schneller als Heiji knacken kann, dann gewährt Heiji Momiji einen Wunsch. Das ist so die Quintessenz des Duells. Und ja, dann sind wir zurück in Tokio und Kasua informiert Ran darüber. Auf einmal ist auch ihre Stimme zu hören von Momiji und ja, sie landet mit einem Helikopter auf diesem Dach und weist beziehungsweise des Codes darauf hin, dass die Mutter, die diesen Code geschrieben hat, niemals ein Fußballspiel gesehen hat, beziehungsweise Football, die Football-verrückte Mutter. Das ist so ein bisschen ein Hinweis auf das Rätsel. Und ja, dann geht's das Duell offiziell los, jetzt wo alle Informationen haben. Sie gehen auch ein bisschen durch die Stadt und besprechen sich darüber. Und ja, Conan und Heiji kommen auf die Idee, den Code übereinander zu halten und kommen dann auch auf den Ort, wo dieser Schatz möglicherweise versteckt ist. Und als sie dort ankommen, ist es so, wie es sein muss bei Conan. Es findet sich eine Leiche. Und davor sind die drei Brüder und das Opfer ist auch einer ihrer Brüder. Tja, und Conan und Heiji erkennen direkt, dass es sich hierbei um Mord handeln muss und dass es kein gewöhnlicher Unfall war, wie vielleicht vermutet. Und ja, es ist natürlich immer noch ein bisschen die Frage, wer hat oder wer gewinnt jetzt den Wettstreit? Der Code ist gelöst. Aber, und der ist auch zeitgleich gelöst worden, aber natürlich der Mörder ist noch auf freiem Fuß und Inspektor Migori und Takagi stoßen noch dazu. Und ja, natürlich sind die drei am Tatort die Verdächtigen und sie versuchen das ein bisschen oder versuchen zu ermitteln und schaffen das auch, denn es stellt sich raus, dass einer der dort Anwesenden nicht, ja, tatsächlich nicht verwandt ist und ein Hochstapler ist. Und wie sie das herausfinden, was Schrimmträger damit zu tun haben, mögliches Leder oder Metall, das lest ihr am besten selber noch nach. Und nach der Fallauflösung gibt es auch nochmal einen, ja, kleinen Moment, wo Heiji Kasua die Liebe gestehen möchte. Und ja, Momiji weiß das zu verhindern. Und ja, damit löst sich das Ganze so ein bisschen auf. Wir sehen dann nochmal das Schiff, das hier titelgebend ist. Und am Ende bekommt Conan nochmal eine Information zu Shukichi Haneda und der vermögenden Familie, wo die Mutter die Haushälterin gewesen ist. Und Conan kann sich da noch ein bisschen was zu der Kai-Familie zusammen, beziehungsweise auch der Haneda-Familie jetzt zusammenreimen. Und ja, das ist soweit der Inhalt zum Fall. Und ja, wie würdet ihr den Fall denn bewerten? Also mir hat, ja, ich sag mal, dieser Doppelfall sehr gut gefallen, diese Konstellation, dass es quasi mit dem Code einer einfachen Schatzsuche losgeht und dann eben auch, wie ran sozusagen, ja, an diesen Code rankommt, dass halt Momiji ihre Nummer noch aus Kyoto hat, also auch wieder eine schöne Anspielung an den vorigen Fall und dann, ja, sozusagen, dass sie dann darüber ran sozusagen informiert und dann wieder den nächsten einschaltet und so weiter und auch die ja kleine Liebessituation sozusagen die zwischen Ran und Shinichi, dass sie sich da dann doch irgendwie schämt, ihn zu kontaktieren, das finde ich sehr süß von ihr und ja, dann eben auch die Gesamtheit der Charaktere, dass hier eben auch Momiji und ihr Butler auftreten, dass Heiji und Kazuma mit dabei sind. Und dass es eben mit besagtem Code losgeht und dann erstmal Schatzsuche, ja, das ist schön. Und dann finden sie quasi den Schatz oder beziehungsweise finden den Schatz nicht und stehen dann vor dem nächsten Fall, nämlich der Mordfall. Und ja, dann entwickelt sich das Ganze irgendwie in eine ganz andere Richtung. Man denkt so, ja, es fängt ganz harmlos an und dann auf einmal ist da plötzlich der Mord und es ist doch wieder etwas ernster und ja, dann auch die ganze ja, Story rund drumherum sozusagen, ob Momijis Plan dann Erfolg hat und ja, auch so diese Sachen, die eigentlich offensichtlich sind, wo man sich so ein bisschen über Heiji ärgert und so denkt, Heiji sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, ich dachte, sie wollte nur wieder mit mir Karten spielen, weil ich ja früher mal gegen sie gewonnen habe und sie total fertig gemacht habe und da denkt man sich, da kann auch wirklich nur er drauf kommen auf diese komische Idee. Und ja, dann am Ende nochmal das mit dem Schiff sozusagen. Ich weiß nicht, ob es eine wahre Begebenheit ist, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber also das ist nochmal eine schöne, ja, Anekdote dann. Wobei mir das dann am Ende auch nicht so zugesagt hat, sage ich mal. Also weil ja Heiji da mit Kasuba steht auf diesem kleinen Treppenabsatz da und sie gucken in Richtung dieses Schiff und Heiji fängt an zu erzählen und auf einmal ist Kasua weg, weil Conan gesagt hat, ja, da kam Iori und hat Kasua was ins Ohr geflüstert und sie geht einfach weg und ignoriert Heiji, der die ganze Zeit mit ihr spricht. Da dachte ich so, wieso ist das so passiert? Also kann mir wahrscheinlich nur Aoyama selber erklären, aber fand ich ein bisschen merkwürdig sozusagen, dass Heiji gerade mit ihr spricht und sie auf einmal so, da kommt jemand an, erzählt und sie dann so, oh ja, ich höre lieber dir erstmal zu, was hast du zu sagen? Und dann geht sie weg und er redet die ganze Zeit weiter, aber gut, das ist wahrscheinlich was Persönliches, so was für mich, mir aufgefallen ist. Und dann am Ende eben nochmal, ja, der Hinweis auf Koji Haneda, also auch hier wieder was Akai-typisch mäßiges oder ja, Familie Akai ist es, ja, genau, ja. Und ja, von daher spielt das ja auch so ein bisschen mit auf den nächsten Fall dann so vielleicht so ein kleines bisschen mit an. Und das, ja, hat mir dann eben auch sehr gut gefallen. Und deswegen, ja, finde ich, im Gesamtpaket ist der Fall hier besser als der vorige. Und ich vergebe dann hier 4 von 5 Kreuzfahrtschiffe. Also da muss ich dir leider widersprechen. No. Also ich fand den Fall tatsächlich nicht gut. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Momijioka überhaupt nicht mag. Und ja, die ganze Rivalität zu Kasua und mit Heiji ja, sehr überflüssig, unnötig empfinde. Und gleich als es hier direkt losging im Fall, dass eben Momijioka auftaucht, okay, mit ihrem Butler. Aber ja, das war eben eine unnötige Komponente, wie ich fand. Und der Fall an sich war jetzt auch nicht so herausragend, dass er das irgendwie wieder hervorhebt, sondern so eine kleine Schnitzeljagd, ja, mit einem Mordfall hintendran. Ganz okay, möchte ich sagen. Aber wie du auch schon sagtest, die ganze Liebesgeständnis-Geschichte. Und ja, man hat noch so ein paar nette Elemente mit dabei, so wieder ein neu aufgelegtes Duell Heiji und Shinichi, wobei das auch mehr dem Witzfaktor dient, als dass es ein wirkliches Duell wäre. Weil man genau weiß, dass Heiji und Momiji nicht zusammenkommen werden. Weißt du gar nicht. Könnte durchaus passieren, aber ich hoffe mal, es passiert nicht. Eher kommen noch Conan und Ai zusammen, ja. Nicht wahr? Ja, also ich hat mir nicht gefallen, vor allem wegen des Momiji-Faktors. Ansonsten hätte es vielleicht, hätten es 3 von 5 Hammelfleisch, wie nennt man diese, Kochstellen werden können. Jetzt sind es 2 von 5 geworden. Also war nicht unbedingt mein Fall. Ja, aber es ist eine persönliche Meinung. Und die deutsche Umsetzung, ja, da kommen wir, glaube ich, noch später drauf zu sprechen. Ja, erstmal würde ich nämlich auch noch mal kurz mein Statement dazu abgeben. Ich bin auch eher Team Philipp. ja, also ich mag Momiji auch nicht, also auch überhaupt nicht. Muss aber sagen, in dem Fall ist sie mir so ein bisschen näher gekommen. Also ich mag es jetzt ein bisschen mehr als vorher, aber ich sehe das auch so wie Philipp, dass das doch ein eher unnötiger Charakter ist, zumindest auch in dieser Beziehung mit Heiji Kasua, in diesem Dreieck, dass das einfach nur unnötig gemacht wurde und auch, dass sich diese Liebesgeständnisse so herziehen und dann auf so schlecht komödiantische Art oder dass es jetzt so ein Dauergag wird halt, dass immer dieses Liebesgeständnis schief geht, das finde ich nicht gut. Ja, und auch, wie Olli dann schon sagte, auf einmal kommt der Butler, während die da miteinander reden und dann ist Kasua weg, also ich weiß nicht. Ich fand das nicht gut gelöst. Ansonsten ist dem Fall, muss ich sagen, er hat eigentlich ganz gut gefallen. Also der Rätselcode, der steht nochmal auf dem anderen Blatt. Allerdings die Geschichte mit dem Opfer und warum das Mord gewesen ist und was es damit zu tun hat, dass er sein Zeug zurückgeschickt hat, halt mit diesen Allergien, das hat fand ich sehr interessant. Beziehungsweise das hat es nochmal so ein bisschen, hatte irgendwie sowas, man kann richtig miträtseln, auch als deutscher Leser, da ist jetzt nicht irgendwie so ein großes, ja, also in diesem Aspekt zumindest war jetzt nicht so ein großes Japanischkenntnis nötig oder so, das war einfach nur so ein bisschen logisches Denken, woran könnte es gelegen haben, was war es jetzt und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und wie gesagt, Momiji nach dem Fall auch, gefällt mir auch ein bisschen besser, allerdings insgesamt ja, eher noch ein schwächerer Fall, muss man sagen und wie gesagt, diese Liebesgeständnisgeschichte geht mir wirklich fast schon auf den Keks. Also, ja, sehr heikel und ich weiß nicht, ich hoffe mir, dass beim nächsten Heiji-Fall das Momiji wieder nicht dabei ist. Das hält ihm, glaube ich, ganz gut. Und ja, ansonsten kann ich da eigentlich auch nur Philipp und dann beipflichten und sagen, okay, vielleicht 2 von 5 Kreuzfahrtschiffen mit Tendenz zu 3, weil es der Fall doch geschafft hat, dass Moody mir ein bisschen sympathischer wurde, aber eher Tendenz zu 2 Kreuzfahrtschiffen. Auch in diesem Fall haben sich wieder einige Fehler eingeschlichen. Ganz am Anfang, diesen Fehler hast du ja, Johannes, zuerst bemerkt mit dem Detektiv Conan auf der ersten Seite, was ein Überbleibsel aus dem Weekly-Kapitel ist, was da eigentlich nicht hingehört. Wir erinnern uns, eigentlich steht ja, wenn die erste Seite von einem Kapitel nicht das Cover ist, dann steht da ja immer noch so, also Fall 3, Mojis Herausforderung, dann die Seite und dann die Coverseite, da ist nochmal groß drauf. Das ist hier nicht so, war zum Beispiel in Band 95 schon mal so, als wir das so eine Situation auch mal hatten. Ja, ein bisschen unschön leider, in Übertragung aus dem Weekly. Und dann der Football Code. Ja, der war im Weekly schon nicht richtig, was man vielleicht auch daran sieht, dass im zweiten Kapitel des Falles hier im Band die Seitentexte zwischen den Panels aus dem Weekly tatsächlich nicht vollständig entfernt wurden, was peinlich ist. Dann wurde der Code auch noch verhunzt, nämlich der wurde noch falscher gemacht im ersten Kapitel, wo man eigentlich glauben müsste, okay, sie haben es falsch gelettert irgendwie im ersten Dings. Und ja gut, dann haben sie auch geschrieben, ah, in dieser Anmerkung, sorry, haben wir falsch gelettert. Und da wurde auch Hand angelegt. Das ist jetzt nicht mehr so wie im Weekly. Es ist stattdessen noch falscher, denn jetzt ist plötzlich im ersten Dings, in den ersten beiden Codes Foot fett gedruckt, dann Bow fett gedruckt, was eigentlich auch noch Foot sein sollte, und im vierten ist nichts fett gedruckt. Und in Heijis Code ist jetzt immer Bow fett gedruckt, in allen vier. Das heißt, die Codes, die Conan, beziehungsweise Ran und Heiji bekommen im ersten Kapitel, sind nicht mehr identisch, obwohl sie das eigentlich natürlich sein sollen. Also, da wurde Hand angelegt. Ne? Gut. Haben sie ja versprochen oder beziehungsweise angemerkt. Haben sie Hand angelegt. Toll. Und sie haben es noch schlimmer gemacht. Es ist noch falscher als vorher. Nicht gut, nicht so gut. Das ist nicht so gut. Und ja, ich bin. Also, es gibt noch so andere kleine Fehler, wie zum Beispiel, dass dieser Gag mit Genta da, mit den Shrimps, mit den Crackern, wo Halberer dann sagt, Addition, Subtraktion funktioniert bei dir ja gar nicht. So wie Genta das im Deutschen sagt, ergibt das überhaupt keinen Sinn. Blöd. Oder was Yorio dann zu Conan irgendwie sagt, oder was Mumichi zu dem sagt, dass die Formulierung da irgendwie nicht zu dem passt, was in der eigentlichen Handlung ist, so. Oder dann Grammatikfehler. So, das sind auch Fehler, wo man sagen könnte, oh, das könnte man eigentlich mal korrigieren. Aber so dieser Code am Anfang, in diesem ersten Kapitel, den zu verschlimmern, das lässt mich ein bisschen sprachlos zurück. Und das sind auch nicht die letzten Fehler. Wir werden da immer, bei jedem Fall können wir zu irgendwas sagen, fehlermäßig. Und das ist jetzt seit vier Bänden, seit 95, 96, 97, 98, seit wir Weekly hatten. Und leider muss man es ja auch sagen, seit der verantwortliche Redakteur gewechselt ist, sind diese ganzen Dinge drin. Es wird vom Weekly fast nichts korrigiert. In diesem Band, es sind so viele Fehler drin, die im Weekly drin waren. Und an dieser Stelle wurde er sogar noch schlimmer gemacht. Und ich rede jetzt schon wieder die ganze Zeit darüber. Und ich will nicht mehr ewig darüber reden, was alles vom Weekly falsch gemacht wurde im Band. Und jedes Mal wieder müssen wir darüber reden, leider. Und es macht müde, es macht traurig, es macht einen sprachlos. Was nicht gut ist für einen Podcast. Ja, deswegen springe ich gern mal ein, weil ich möchte auch dazu mal was sagen. Denn dieser Fehler, der ist wirklich ein ganz gravierender Fehler. Also das ist ja wirklich, also es ist leider nicht der schlimmste Fehler, aber schon sehr, sehr schlimm, weil man hier einfach den Code falsch hatte im Weekly, wie du schon sagtest. Und dann sagt man, okay, im zweiten Kapitel, als das Weekly erschienen ist, hat man es dann korrigiert und dann noch diese Anmerkungen reingeschrieben, ja, wir haben das falsch gelettert und so. Und im Weekly ist das ja auch gar kein Problem. Ah, wenn da mal ein Fehler drin passiert, weil man das dann erst im nächsten merkt oder so, im nächsten Kapitel, dann, hey, das kann passieren, da ist vielleicht Zeitdruck dahinter, vollstes Verständnis für diese Geschichte. Aber wie das dann im Band, wo man dann weiß, okay, hey, wir hatten da was falsch gemacht, wir müssen es korrigieren, dass man es da falsch macht, das ist schon schlimm genug, aber dass man dann auch noch die Anmerkung drin lässt, oh, wir haben es im letzten Kapitel falsch gemacht. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht haben sie auch die Anmerkung nicht rausbekommen und haben es gesagt, dann lassen wir die drin, dann müssen wir den Code aber immer noch falsch machen. Nein, keine Ahnung, aber das wäre jetzt gehässig. Aber ja, also wie kann denn da so eine Anmerkung noch drin stehen, wo dann sagt, ja, es ist falsch gelettert. Also einmal muss die Anmerkung natürlich raus und es muss natürlich richtig sein. Ja, also wenn man schon weiß, wir hatten da einen Fehler gemacht und wir haben das im nächsten Kapitel korrigiert, dann erwarte ich, dass man das natürlich für die Bandveröffentlichung, weil man ja schon weiß, dass ein Fehler gemacht wurde, dass man es da richtig macht. Also das ist ganz wichtig. Und dann auch noch, das ist dann so, dass noch diese Anmerkung drin ist, das ist ja wirklich das Sahnehäubchen obendrauf. Das ist wirklich, ja, wirklich schlimm. Also dass da so noch der Fehler drin ist. Also in einem fertigen Band, den man da liest. Und beim Lesen, da kommt man sich ja dumm vor, wenn man dann guckt, hä, wir haben im letzten Kapitel einen Fehler. Warum habt ihr es denn dann nicht korrigiert für den Band? Das verstehe ich jetzt nicht. So, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und da muss man sagen, es haben sich unsere Befürchtungen, die wir damals hatten, zum Weekly, ein Stück weit oder sehr großes Stück weit bewahrheitet, dass einfach Fehler nicht korrigiert werden, sondern dass das Weekly 1:1 so in den Band gepresst wird. Wobei man das auch wieder einschränken muss, weil es werden ja Sachen korrigiert, wie man jetzt hier gesehen hat. Der Code wurde ja nochmal neu gelettert. Zwar halt falsch, aber es wurde ja nochmal was gemacht. Aber das verstehe ich nicht, weil man darf das Weekly nicht 1:1 kopieren. Man muss das für die Bandveröffentlichung anpassen. Sei es jetzt, dass man die Band-Overlays nimmt, also nicht das aus den Kapiteln oder aus der Shonen Sunday oder was, sondern dass man wirklich den Originalband hat, einmal was die Zeichnung angeht oder wenn Fehler korrigiert wurden im japanischen Band zum Vergleich zur japanischen Magazinveröffentlichung, dann muss das hier drinne sein. Und wie gesagt, jetzt haben wir das so oft gesehen und hier sind ja wirklich noch die Anmerkungstexte vom Weekly drin, also es ist 1:1 von Weekly übernommen worden dann. Dann muss man sich wirklich sagen, nee, das geht so nicht. Also das ist eine große Befürchtung von uns gewesen, die sich jetzt wirklich ein Stück weit bewahrheitet hat und das darf so nicht sein. Also das ist wirklich auch ein peinlicher Fehler, dass das so drin ist, dass das da drin steht, wir haben im letzten Kapitel falsch gelettert. Also das ist ja wirklich, das fällt ja auch jedem auf, der das liest. Und da stellt sich ja jeder die Frage, da muss man ja nicht mal ein eingefleischter Fan sein und sagt sich, hä, warum habt ihr es denn dann nicht korrigiert? Warum habt ihr dann so eine Anmerkung da reingeschrieben? Hä? Ja, also das, wenn man das Weekly jetzt nicht kennt, dann muss man sich ja am Kopf kratzen. Und jeder blättert ja auch, wenn er diese Anmerkung liest, nochmal zurück und schaut, wie war es denn da? Huch, was haben sie denn da falsch gemacht? Ist das wirklich nicht korrigiert worden? Und stellt fest, nein, es wurde nicht korrigiert. Wenn man es geschickt hätte vertuschen wollen, hätte man diese Anmerkung oder dieses Sternchen entfernt und alles wäre gut gewesen. Es wäre wahrscheinlich kaum jemandem aufgefallen. Und ja, ich wollte mich eigentlich auch gar nicht aufregen darüber, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mich die letzten Band-Podcasts schon genug aufgeregt über diverse Fehler. Bin auch positiv an diesen Manga-Band 98 rangegangen, aber als ich das gesehen hatte, saß ich wirklich fassungslos vor diesem Band und habe meinen Augen nicht getraut. Also man hätte wirklich einfach dieses Sternchen weglassen können und alles wäre in Ordnung gewesen. Die anderen Fehler halb so wild. Ich verzeihe auch die ganzen anderen Tippfehler und sonstiges, was aus Weekly übernommen wurde. Aber das, wie Johannes schon zu Recht sagte, das geht einfach nicht und mir kann, muss ich leider so sagen, mir kann auch keiner erzählen, dass hier der Band nochmal Korrektur gelesen wurde, weil das wäre aufgefallen, beziehungsweise es wurde ja Korrektur gelesen, aber halt dann eben falsch korrigiert und wenn man ordentlich Korrektur gelesen hätte, dann hätte man das entfernt und zumindest versucht zu korrigieren. Und ja, also Also, es, dann wäre, also, ich weiß ja, gar nicht, aber wo ich man, da anfangen und ich aufhören verstehe soll. schon, man Also. hätte ja auf jeden Fall diesen Hinweis entfernt, ja, man hätte ja vielleicht noch falsch gelassen, sei es drum, aber wenn, Ja, mir ja, wäre man es nicht hätte auch, aufgefallen. Mir wäre es beim Lesen nicht aufgefallen, dass der Fehler da wäre, wenn es nicht explizit erwähnt worden wäre. Hier, ups, wir haben im letzten Kapitel einen Fehler gemacht. Dann schaut jeder nach. Uch, wo ist denn dieser Fehler? Ist er wirklich noch da? Was ist denn da passiert? Aber wenn das nicht da gewesen wäre, es wäre fast keinem aufgefallen, dass da das falsch gelettert wurde. Und da schießt man sich einfach doppelt ins Bein. Also, also die anderen Fehler im Band wirklich alles. Alles in Ordnung, aber das. Alles nicht in Ordnung. Also, da gab es auch noch den einen oder anderen Fehler. Ich habe ja gesagt, das ist nicht der für mich nicht der schlimmste Fehler gewesen. Von daher, Für mich der absolut schlimmste, also das wirklich der allerallerschlimmste von allen. Die anderen sind mir komplett egal, muss ich ehrlich sagen. Hui. Da kommen wir später noch zu, nicht wahr? Ja. Eine Sache noch, die in diesem Fall anmerkenswert ist. Am Anfang des Falles holt Rania so einen Gutschein raus, hat Johannes ja erzählt. Und wo ihr mein Hammelfleisch-Eintopf beworben wird, wo da auch so eine Pfanne, diese spezielle Pfanne, woran sich die Brüder auch verbrannt haben, drauf ist. Und später im Fall holt sie die halt auch nochmal raus und zeigt, hier, eure Brandnarbe, war das so eine Pfanne? Und da sagen die halt alle ja. In der Weekly-Version, also in dem Band steht ja jetzt Hammelmann Baker und Rand spricht auch immer von Hammelfleisch-Eintopf schon am Anfang. Im Weekly-Version von dem ersten Kapitel war das noch ein Gutschein für einen Buffet-Baker und Rand spricht auch von einem Buffet. Und da wurde offensichtlich gesagt, oh, da ist zwar das Bild drauf, aber lass uns das doch mal am Anfang des Kapitels eindeutiger machen, dass es da ganz viel um Hammelfleisch geht, weswegen wir Buffet-Baker zu Hammelmann-Baker umgenannt haben und Rands Dialog umgeschrieben haben, dass sie nicht mehr von einem Buffet redet, sondern speziell von einem Hammelfleisch-Eintopf. Das heißt, da wurde, weswegen aufgrund von späteren Ereignissen Fall, dass diese Sache eben wichtig wurde, dass sie so speziell ist, wurde dann nochmal zurückgegangen zu 1039, wo es nicht unbedingt ein Fehler war, ungünstig übersetzt, ne, eine Nuance, aber man sieht ja noch die Pfanne, das heißt, ist nicht so schlimm, wir haben ja das Bild, dass da jetzt Buffet statt speziell Hammelmann steht oder halt Hammelfleischeintopf, aber im Deutschen haben sie Hammelmann gemacht, weil das kürzer ist und darauf passt. Da wurde dann zurückgegangen und hat dann diese Stelle dann angepasst. So, nochmal, um darauf zu sprechen zu kommen, von wegen 50-50, nicht wahr? Ja, und das wurde eben für den Band gemacht. Also geht es ja scheinbar, dass man hinterher solche Sachen, die nicht mal unbedingt falsch sind, sondern so, nur so Nuancen, so, naja, ungünstig, aber ist jetzt kein Fehler, weil das den im Kontext funktioniert das trotzdem. Da macht man es, aber dann im vorherigen Fall mit 50-50, wo es überhaupt nicht funktioniert, so wie es im Deutschen gemacht wurde, da wurde es dann nicht nochmal angepasst. Also das ist ja nicht zu erklären, oder? Also wie kann das denn sein? Also dass man da sowas kontrolliert, also korrigiert, was gar kein Fehler im eigentlichen Sinn ist, aber bei so ganz groben Sachen macht man es nicht. Wie kann das denn sein? Ja, es ist scheinbar niemandem aufgefallen im vorherigen Fall. Es ist, oder in sonst den anderen Stellen überall ist das halt irgendwie durchgerutscht. Aber wir müssen da Hammelmann statt Buffet schreiben. Ja, und immer es zeigt, das Ding, was es zeigt, dass sie das gemacht haben, okay, es zeigt aber, Änderungen in dieser Art sind möglich. Es wurde nochmal drüber gelesen. Wir haben es ja auch im Code gemerkt, aber auch bei solchen Nuancen, wo es dann im Nachhinein angepasst wird. Es ist möglich. Es wird aber nur an so einer Stelle gemacht, oder auch im nächsten Fall kommen wir auch noch dazu, wird es auch noch an einer Stelle gemacht. Es ist möglich, und von dieser Möglichkeit wurde allerdings an den ganz grobsten Stellen nicht Gebrauch gemacht oder eben ein Fehler wird verschlimmert. Und das ist, ich finde das peinlich. Ich finde das auch als Conan-Fan peinlich, ehrlich gesagt. Wenn ich von irgendwelchen allgemeineren Manga-Fans irgendwie auf Twitter dann Posts sehe, wie sie sich zum Beispiel auch ein Conan-Band gekauft haben und ich mir so denke, oh, da liest sie den Band und sieht irgendwie solche Sachen, was denkt sie dann von Conan, von der Serie oder so und von uns als Fan? Mir ist das als Fan von Conan auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ja, also finde ich persönlich auch. Also vor allen Dingen an der Tatsache, dass wir halt das Weekly kennen und es ist bekannt gewesen im Weekly, oh, da ist was falsch gelaufen. Und sie haben es korrigiert, weil ja die Anmerkung auch im Weekly drinne war. Dass dann aber nicht irgendwo sich ein Erinnerungszettel gemacht wird, hey, wenn wir den Band drucken, dann müssen wir es gleich richtig machen und die Anmerkung rauslöschen. Das ist ja nochmal trauriger und wirft Fragen auf. Und ich finde, es wirkt so, als, ja, wenn Conan, was ja meiner Meinung nach bei Egmont eine der wichtigsten Serien ist und ein Aushängeschild ist, als wenn es gar nicht wie eine, ja, würdige Serie dort so behandelt wird, sozusagen. Als wenn man einfach nur sagt, ja, wir haben das Weekly, da haben wir die Arbeit schon gemacht, das wird so übernommen, wie es ist, wird schon richtig sein. Und ja, da kann man sich drüber streiten, aber bei sowas, das, wo es wirklich offensichtlich ist, wenn man es als Wiki-Leser schon sieht und dann im Band das nicht korrigiert wird, also. Und halt auch, dann habt ihr mich inzwischen auch überzeugt, im Band selber, dass es halt auch gar nicht geht. Am Anfang dachte ich noch so, ja, okay, dann haben sie da halt was falsch gemacht, haben dann die Anmerkung reingeschrieben und dann ist das okay. Aber dann jetzt im Nachhinein denke ich so, wenn sie Zeit haben, die Anmerkung reinzuschreiben im Band, hätten sie auch den Fehler gleich korrigieren können. Das wäre wesentlich besser gewesen. Und ja, also zieht das Argument auch nicht mehr und man kann es also leider nicht irgendwie weglächeln oder verschmerzen oder so. Also es wirkt einfach nur traurig und als Conan-Fan und auch gerade auch als extremer oder sehr langjähriger Conan-Fan, der eben alles von Conan mitnimmt und auch die Weeklies mitnimmt, da fühlt man sich von Ema so ein bisschen ja alleingelassen, sodass man so denkt, ja, für mich ist die Serie wichtig, aber ja, für den Verlag anscheinend ja nicht so, weil so offensichtliche Sachen nicht korrigiert werden, wo sie schon wissen, dass es falsch ist. Und ja, das finde ich irgendwie sehr schade, dass dem, dass es nicht so wertgeschätzt wird, wie man es eigentlich wertschätzen könnte. Nun gut, wir haben noch zwei Fälle vor uns. Wir sind gerade mal so bei der Halbzeit beim Band. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal in den nächsten Fall über mit Shukichi Haneda Shogi und noch einem weiteren Akai-Familienmitglied. Und dazu erzählt uns jetzt Philipp etwas. Genau, wir haben wieder einen weiteren Fall vor uns. Es geht mal wieder um Shogi. Aber zunächst sind die Detective Boys auf der Straße unterwegs und ja, schauen sich ein bisschen die Nachrichten an, die Mitsuhiko auf seinem Smartphone so erblickt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich die Grundschüler schon alle ein Smartphone haben in der ersten Klasse, aber hey, das scheint wohl heutzutage so zu sein. Die sprechen da über die zwei Hs, nämlich Hide und Higo, die als diesen Spitznamen so bekommen haben. Und ja, ich fand das sehr nett, dass Mitsuhiko sagte, dass Haibara in dem Sinne ja auch ein 1H wäre. Und ja, Haibara sich darüber sehr köstlich freut. Ja, allerdings treibt Conan eine andere Nachricht um, nämlich einen Mord an einem Shogi-Spieler, der umgebracht wurde. Und bei diesem Mord ist ein Shogi-Brett aufgefunden worden, bei dem ein Tischbein fehlte. Da waren nämlich nur drei vorhanden. Und ja, man kann da als Conan-Fan schon wissen, oh, es könnte hier ein Serienmord sich andeuten, ein Tischbein fehlt. Oder es war eben eine Sterbenacht oder sonstiges. Das ist hier aber nicht der Fall. Es ist nämlich tatsächlich ein Serienmord, den wir hier mal wieder vorliegen haben. Ja, die Detective Boys unterhalten sich dann noch, woher denn der Begriff eine Partie schmeißen kommt, was auch eine sehr interessante Frage ist tatsächlich. Und ja, die Antwort bekommen sie gleich von Shukichi Haneda, der das Gespräch zufälligerweise mit aufgeschnappt hat und ihnen die Antwort präsentiert. Er ist nämlich gerade unterwegs, er will aber nicht verraten, wohin, ist merklich herausgeputzt und hat allerdings kein Date mit Yumi, sondern ist woanders hin unterwegs. Und ja, nachdem sich das Mysterium um diese Partie schmeißen dann auch geklärt hat, ja, begibt er sich hinfort. Und ja, die Detective Boys merken aber so gleich, da ist aber jemand ninjahaft ihm an den Fersen. Und es ist, ja, wie könnte es anders sein, Yumi, die Shukichi Haneda auf den Fersen ist, denn sie vermutet, oh, er könnte fremdgehen und oh, was macht er da? Er ist alleine unterwegs und hat sich nicht abgemeldet und sagt nicht, wohin er ist. Also verfolgt sie ihn den ganzen Tag über und ja, als die Detective Boys sie darauf ansprechen, nimmt sie prompt auch Conan einfach mal so mit, denn ja, es ist viel unauffälliger, wenn man einen kleinen Braten dabei hat, als dass man alleine unterwegs ist. Ja, sie sehen dann Shukichi Haneda, also Conan und Yumi, die gemeinsam unterwegs sind jetzt, sehen dann Shukichi Haneda, wie er ein paar Donuts einkaufen ist, bei einem Laden, wo Yumi auch gerne mal ein paar Donuts von hätte, aber die Donuts sind offensichtlich nicht für Yumi bestimmt, denn er trifft sich daraufhin mit zwei anderen Mädels, woraufhin Yumi natürlich sofort einschreitet und sagt, was macht ihr hier denn mit meinem Shukichi-Leinchen oder wie auch immer der Spitzname war. Und ja, es stellt sich heraus, das ist eine Gruppe von Shogi-Spielern, die halt gerade am Trainieren und Lernen sind. Und Shukichi Haneda ist da so ein bisschen der Lehrmeister, sage ich mal so. Ja, Yumi und Conan begleiten die Dreiergruppe aus diesen zwei Mädels und Shukichi dann eben zum Trainingsort, zu einem ja, Gebäude, das sie extra dafür angemietet haben. Und dort treffen sie dann noch einen weiteren Herren oder ja, jung, sage ich mal, 24 Jahre alt, jungen Herrn, der auch zu dieser Lerngruppe dazugehört. Und offenbar gehört noch ein weiterer junger Mann dazu, der längst momentan nicht da ist. Beziehungsweise zwei, oder? Täusche ich mich da? Jedenfalls gehen sie dann nach oben und ja, versuchen den einen Herrn im Apartment zu wecken. Allerdings ja, ist der nicht mehr ansprechbar, sondern liegt auf dem Boden und ja, wurde merklich umgebracht. Und ja, neben dem Opfer liegt ein Togi-Brett, dem zwei Standbeine fehlen. Also das zweite Opfer in diesem Serienmord und ja, die drei Personen, die halt in dieser Shogi-Trainingsgruppe mit zugegen sind, die sind natürlich sofort tatverdächtig. Alle drei haben etwas mitgebracht für diesen Abend, nämlich die eine hat Eis mitgebracht, das noch extrem kühl ist. Der Herr hat kein Instant-Kaffee, sondern Kaffee mitgebracht, der noch lauwarm ist. Und was hatte die dritte mitgebracht? Kein Currybrot, sondern anderes Brot, weil das Currybrot gerade ausverkauft war. Und ja, dann geht es eben darum, wer von den dreien könnte denn das entsprechende Lebensmittel auch vor Ort so tiefgekühlt haben, zubereitet haben. Also die Brötchen sind noch etwas warm. Und der Kaffee war halt eben lauwarm und das Eis ganz tief gekühlt. Wer könnte das eben mit den Hilfsmitteln in der Wohnung so hergerichtet haben? Es steht ein Wasserkocher in der Wohnung, es steht ein Toaster in der Wohnung und ein Herd ist dort, der allerdings keine Temperatur oder keine Restwärme mehr aufweist. Und hier ist die Frage, wer könnte das eben entsprechend zubereitet haben und doch in der Wohnung geblieben sein, um das Opfer umzubringen? Ja, die Polizei ermittelt dann. Und ja, es gibt dann noch ein weiteres Opfer in diesem Fall, das Opfer eines Brandanschlags, wie sagt man? Brandstiftung. Wo dann auch weiter ermittelt wird. Ja. Bitte? Brandstiftung, ja. Genau. Da tritt dann mein Lieblingskommissar, Kommissar Yumi Naga, mal wieder auf. Und ja, offenbar scheint Shukichi Haneda den Fall diesmal tatsächlich vor Conan gelöst zu haben. Und begibt sich dann auch zur Wohnung des Täters, um ihm eben zu raten, ja, stell dich mal bitte der Polizei. Und ja, wir wissen alle, wie es kommt. Shukichi Haneda gerät dann in die Gefangenschaft und jetzt ist es an Conan, den Fall zu lösen. Und natürlich an, ja, die Polizei hat natürlich auch die Chance, den Fall zu lösen, aber wir wissen ja genau, wie die Polizei bei Conan so gestrickt ist. Meistens sind da die Detektive doch etwas schneller mit dabei. Yusaku wird auch noch involviert und Shuichi Akai, beziehungsweise Subaru Okia, eigentlich eher Shuichi Akai. Und ja, wie der Fall dann am Ende gelöst wird, das lest ihr am besten selbst in Band 98. Ja, fand ich auch sehr gut, dass hier wieder so viele Charaktere auftreten, ähnlich wie im vorigen Fall, den ihr ja alle nicht so gut fandet. Aber bleiben wir hier. Fand ich, wie gesagt, sehr gut, dass wir am Anfang Yumi und Shukichi haben und dann die Szene hat mir dann gut gefallen, wo Shukichi da die beiden Schüler trifft und dann sagt, hier diese Donuts, die sind ganz lecker und dann kommt Yumi von hinten so, stimmt, weil ich hab dir letztens gesagt, dass ich die unheimlich gerne mal probieren würde und er dann, ja genau, Yumi hat mir gesagt und er dreht sich um, Yumi, du bist hier, oh nein, das fand ich sehr schön und ja, dann eben auch der dieser Serienmord, wo man ja darauf kommen kann, dass es ein Serienmord ist, wenn bei einem Tisch erst ein Bein fehlt und dann denkt man, ja gut, der Tisch hat vier Beine, könnte ja sein, dass da noch mehrere Beine von abbrechen. Und ja, so kam es ja auch. Und ja, dann eben auch die Verstrickungen, dass Shukichi da ja in Bedrängnis gerät und er den Fall sozusagen als erster durchschaut, obwohl er ja eigentlich kein Detektiv ist, sondern eher Shogi-Spieler, aber weil das Ganze mit Shogi zu tun hat, hat er wahrscheinlich die Nase vorn. Nee, er hatte Glück. Er hat ja da in die Richtung von diesen Geräten gefasst und hat dann ja zufällig das berührt, was noch warm war, woraus er das schlussfolgern konnte. Also in diesem Fall, Shukichi hatte einfach verdammtes Glück. Alles klar. Auch Glück braucht man als Shogi-Spieler. Ja, und dann eben das nochmal, ja, Familie Kudo mit dabei ist und dann Akai auch mit involviert ist, dann wird es am Ende nochmal ein bisschen mehr Action geben. Eine oder andere unrealistische Sache vielleicht, habe ich in der Realität noch nicht so ausprobiert, ob das klappen würde. Naja. Als ob du an eine Pistole rankommst, Olli, da sollte ich mir Sorgen machen. Oder was meinst du genau? Ich glaube, die Szene meinst du, Ja. oder? Ja, und dann Uiuiui. eben auch, ja, am Ende wieder die Familie Akai, die ja in dem Band omnipräsent ist, sage ich mal. Also, ja, hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Fall so insgesamt. Und ja, ich gebe auch hier wie im vorigen Fall 4 von 5 Shogi-Steine. Also für mich war das Highlight dieses Falls ganz klar das Panel, wo sich Yumi vorstellt, dass die Familie von Shukichi genauso Ja. sorgenfrei ist wie er. Ja, also für mein persönliches Highlight war tatsächlich, wo Ai so zu Yumi ganz asozial gesagt hat, ja, wenn man es zusammenzieht, da fühlen sich die Männer sicher und gehen dann sicher fremd und so. Ja, das war so mein persönliches Highlight, weil Ai ist natürlich einer meiner Lieblings- oder der mein Lieblingscharakter und Yumi mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Mir hat es auch sehr gut gefallen, wie sie hier dargestellt wurde, so mit dieser Sonnenbrille und dieser Mütze. Dieses Charakterdesign hat mir ziemlich gut gefallen. Und wie insgesamt der Fall auch selbst. Also ist ein sehr, sehr, sehr solider Fall, der schon ziemlich gut ist. Shogi ist natürlich immer sehr interessant. Und ja, auch dieses ganze Zusammenspiel zwischen den ganzen Charakteren der Akai-Familie, Shukichi, das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Auch, dass Yusaku nochmal seinen Auftritt hatte, beziehungsweise da am Telefon nochmal mitreden durfte. Ja, fand ich insgesamt ziemlich gut und auch, wie es gemacht wurde. Ich hatte mir natürlich auch so Gedanken gemacht, das wäre aber auch jetzt eher so ein Kritikpunkt, weil ich mir dachte, naja, so ein Brötchen kann man auch auf dem Toaster aufwärmen. Es gibt Toaster, die haben eine Brötchen- Grill- oder Backfunktion, wo man dann so Dinger rausklappt oben und dann kann man einfach die Brötchen drauflegen und dann auch sogar Brötchen aufbacken mit einem Toaster. Oder zumindest erhitzen, warum das ausgerechnet mit dem Mixer sein musste. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen tatsächlich. Also beziehungsweise wie Conan dann so schnell darauf kam, dass es unbedingt der Mixer sein muss. Naja, das war so ein bisschen meins, wo ich mich so dran gestört hatte und natürlich diese unrealistische Szene mit der Pistole. Also ich würde gerne mal sehen, wie Oddi das ausprobiert, aber ich, ja, sein Nachbarn, nein, nein, okay, wir wollen das jetzt nicht zu weit spinnen, auf den Balkon schießt. Ja, nee, also insgesamt fand ich es ziemlich cool, auch dass Yumi Naga nochmal aufgetreten ist mit der Brandleiche. Hat mir auch sehr gut gefallen, da gab es auch nochmal so ein Panel, wo dann Conan ja nochmal da sich diese Hinweise angucken, die Minaga lächelt da nur so und Sato auch. Das fand ich ein sehr cooles Panel tatsächlich, hat mir auch gut gefallen und natürlich, was mit der Haneda-Familie ist und was jetzt mit der Mutter ist und ob Yumi mal die Familie vorgestellt wird. Also das fand ich alles ganz cool. Also auf jeden Fall 4 von 5 Shogi-Füßen, da kann man das Shogi-Brett auch aufstellen. Vielleicht sogar 5, Yay. 4,5. Wer weiß. Nee, also war schon wirklich ein sehr guter Fall, hat mir gut gefallen. Also hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, auch dass es mal wieder ein Serienmord war. Vielleicht dafür doch etwas zu kurz gehalten, könnte ich hier noch als Kritikpunkt anführen. Und auch diese Geiselnahme hätte nicht unbedingt sein müssen. Die Einlage am Ende, auch eher filmreif, vor allem Conan-filmreif, als dass man das im Manga so lesen möchte. Und ja, der Fall, ja, klassischer Fall, wo jetzt auch kein ausgewiefter Trick dahinter steckt, außer eben die Reihenfolge der Morde eben, was so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Fall damals schon gelesen, als er bei den Weekly-Kapiteln erschienen ist. Und ich habe es einfach komplett vergessen. Ich weiß nicht, ob ich da eingeschlafen bin, als ich ihn damals gelesen hatte oder was da los war. Ich habe hier angefangen zu lesen und dachte mir, hatte ich den damals gelesen oder habe ich das nicht? Irgendwann ist es mir gedämmert, aber also er war so unbedeutsam, dass mir das irgendwie durchgerutscht sein muss. Ja, aber auch gerade, wo wir das, oder wo Johannes, glaube ich, das im vorigen Fall erwähnt hatte, dass ihm Momiji jetzt so ein bisschen sympathischer geworden ist, so geht es mir tatsächlich hier in diesem Fall, dass mir diese ganze Shogi-Spielerei inzwischen auch, ja, als Element von Detective Conan so immer mehr bewusst wird, weil als es den ersten Fall gab mit Shogi-Ermittlungen und so weiter, da, dachte ich wirklich, ah ja, da hatte jetzt Conan bisher überhaupt gar keinen Bezug zu und das wird ja einfach reingeworfen. Man hat ja auch als deutscher Leser nicht unbedingt eine Ahnung von. Aber inzwischen hatten wir auch schon so viele Shogi-Fälle, dass ich das inzwischen wirklich als gutes Element von Detective Conan ansehe. Und der Fall war auch wirklich gut durchdacht. Und ja, also das fand ich hier als kleinen Pluspunkt. Und natürlich, dass mein Lieblingsinspektor-Kommissar Yumi Naga mit dabei war. Das auch noch. Und dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob sie bei 3 oder 4 bleibt. Ich gehe mal in die Mitte. 3,5 Punkte. Aber darf ich zu dem Fall eine Frage stellen, die sich mir vielleicht im Moment nicht erschließt, aber vielleicht könnt ihr das erklären? Sehr gerne darfst du eine Frage stellen, ja, dafür sind wir hier. Ja, ich verstehe das Panel irgendwie nicht, als Conan zu Shuichi Akai ins Auto steigt und Shuichi Akai sagt, lang nicht mehr gesehen, Kleiner, zumindest in dem Look. Und Conan sagt, was kann ich denn dafür? Zum Verkleiden blieb keine Zeit. Also Yusaku wollte dich unbedingt verwandelt sehen. Wollte er Conan in Eiferkleidung sehen, oder? Olli, gut, dass du es ansprichst. Gut, dass du es ansprichst. Kommen wir doch zu den eklatanten Fehlern in diesem Band. Mal wieder. Und zu dem Fehler, den Johannes vermutlich gemeint hat vorhin. Was heißt vermutlich? Ich weiß es. Dass dieses Panel der schlimmste Fehler des Bandes ist, tatsächlich. Denn der... Das Panel ergibt gar keinen Sinn, wie du richtig bemerkt hast, Olli. Ja, deswegen. Wie wäre es denn korrekt? Vielleicht kannst du ja aufklären lassen. Also eigentlich, also erstmal ist Conans Ton völlig falsch. Ich finde, Conan wirkt ja ziemlich so, dafür, dass er lächelt in dem Panel, wirkt er irgendwie so, was kann ich denn dafür? Ein bisschen rechthaber oder ein bisschen so offensiv. Und dann halt, also, das mit dem Yusaku wollte dich unbedingt verwandelt sehen. Also eigentlich wollte ja Yukiko unbedingt Akai verkleiden als Subaru. Er hat sich schon gefreut, ah, ich darf für Subaru die Verkleidung machen, toll. Durfte sie ja aber nicht, wir sehen ja Akai hier so. Ja, und daraus wurde dann jetzt hier irgendwie so, also Conans Ton, es passt überhaupt nicht zu seinem Gesichtsausdruck. Akai spricht davon, dass Conan verwandelt werden sollte und dann vor allem auch verwandelt. Und dann fehlt am Ende auch noch irgendwie das Satzzeichen. Und Yusaku ist hier irgendwie als komische Mischung von Yusaku und Yukiko aus irgendeinem Grund. Und dieses Panel war 1:1 so im Weekly. Und es ist jetzt im Band immer noch so. Aber macht man das nicht so, wenn bei Paaren, dass man die so die Namen dann zusammenfasst, so Brangelina oder so? Hier ist es genauso passiert. Ja. Yusaku ist eben, ne? Von Yusaku und Yukiko. Das kann man vielleicht so machen, aber nicht, wenn es im japanischen Original anders ist, oder? Ja, dann wird es schwierig tatsächlich, ja. Und wenn Paare so in einem Satz erwähnt werden, fehlen auch immer die Satzzeichen grundsätzlich? Das ja. Ist so, ja, das ist so. Kleiner Fun Fact, wenn man 2 Seiten weiterblättert, ist ja das Kapitel zu Ende. Und da schlägt Shukichi vor, dass sie eine Partie Shogi nur im Kopf spielen, das heißt ohne tatsächliches Brett, sondern sich die Züge im Kopf so merken. Und da sagt er hier im Band, Lust auf eine Fantasiepartie gegen den Großmeister. Im Weekly hat er dann noch gesagt, Lust auf eine Partie mit verbundenen Augen gegen den Großmeister. Aber das ist beides richtig. Ist halt blind Shogi quasi, kann man so sagen. Ja, aber hier wurde die Formulierung von Partie mit verbundenen Augen zu Fantasiepartie geändert. Also da wurde hier nochmal nachträglich etwas angepasst, wo überhaupt gar kein Fehler jetzt da war. Beim Hammelmann konnte man auch irgendwie sagen, ist präziser. Hier ist das ja einfach nur, ja, wir haben eine andere Formulierung, die auch richtig ist, gewählt. 2 Seiten nach so einem Fehler mit wie dieses Yusaku-Panel. Also, als ich mir das dachte, ich dachte so, Fantasiepartie, das hättest du ja, glaube ich, gemerkt, weil es ein Weekly war. War das ein Weekly anders? Guck ich das Weekly? Es war tatsächlich ein Weekly anders. Ich dachte, ich werde nicht mehr, ehrlich gesagt, wenn ich mir den restlichen Band ansehe. Ja, also, ja, das macht's wieder genauso wie vorher, wenn man irgendwas korrigiert. Hier ist es sogar dann im selben Band, dass man im selben Kapitel, dass man noch was korrigiert. Ja, also das war auf jeden Fall die Fantasiepartie, das ist ein schönes Wort. Das hat mir gut gefallen, aber ja, nee, problematischer oder viel problematischer war, weil man ja auch Yukiko im Hintergrund noch sieht, hinter Akai, dass das keinen Sinn ergeben hat. Ich meine, Olli ist es jetzt aufgefallen, unabhängig davon. Wir hatten uns da vorher schon drüber aufgeregt, beziehungsweise ich hatte schon beim Weekly-Kapitel gesagt, also das ist ein Fehler, den muss man eigentlich, oder muss man korrigieren, für den Band nicht eigentlich, den muss man korrigieren, weil das so schlichtweg keinen Sinn macht. Also es ist einfach falsch, so diese beiden Panels ergibt einfach keinen Sinn, so wie es da steht. Und da muss man sagen, das, ja, also da hätte man, das hätte auch einem jemand auffallen müssen, dass es Yusaku und dass Yusaku überhaupt gar nicht dahin gehört. Und ja, das weiß ich nicht. Also da ist ein bisschen was durcheinander geraten, was sehr zum Nachteil ist, zumal, wenn man, wie du schon sagtest, bedenkt, dass danach, 2 Seiten danach, was korrigiert wurde. Also da verstehe ich nicht, wie da die Prioritäten gesetzt werden. Das habe ich vorher nicht verstanden bei diesem Weekly-Anmerkungstextfehler und mit dem Hammelfleischeintopf und jetzt hier schon wieder. Also das weiß ich nicht. Also warum man da oder wie man da sein Augenmerk drauf richtet auf den Fall, wie man den liest, warum man sagt, das muss korrigiert werden. Also andere Sachen fallen einem nicht auf. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Gut, also wir kennen die Abläufe auch nicht, aber ich kann es auch nicht nachvollziehen. Es ist mir nicht begreiflich, wie das passieren kann. Ja. Und es sind ja auch nicht in diesem Fall auch wieder verschiedenste Fehler, die man auch nur noch kurz abreißen kann. Das Opfer wird dann auch irgendwie mal Nishiki statt Nishikido genannt. Ups. In einem Panel ist es richtig, dann 2 Panels später ist es falsch und dann ist es im restlichen Fall richtig. Conan sieht plötzlich Yumi, also beziehungsweise er sieht sie nicht nur, er spricht sie jetzt mit Fräulein Yumi irgendwie an, was er vorher auch noch nicht so richtig getan hat. Und Sato sieht jetzt auch plötzlich Yumi, ihre Freundin seit der Oberschule, aus Gründen, und dann sagt Sato irgendwie zu Yumi und Shukichi, dass sie nicht gaffen sollen, obwohl sie gar nicht gegafft haben, sondern gequatscht haben, was dann irgendwie auch nicht angepasst wurde. Und das steht dann alles noch so in diesem Schatten von diesem Yusaku-Panel, wo wirklich, da stimmt einfach gar nichts. Also, es ist so hart zu sagen, aber da stimmt einfach wirklich nichts. In diesem einen einzigen Panel, 2 Sprechblasen, da stimmt nichts. Und ich habe damals im Forum geschrieben, zu diesem Fehler, dieses Panel muss unbedingt gefixt werden. Eine Veröffentlichung in dieser Form in einem Band wäre hochnotpeinlich, habe ich damals geschrieben. Und ich würde sagen, hochnotpeinlich ist noch fast das freundlichste Wort, was man für diese Situation hätte wählen können. Weil, also, aber Partie mit verbundenen Augen war dann irgendwie zu komisch. Und da musste eine Fantasiepartie her. Zwei Seiten später, ich. Ja. Ja, und wie du schon eben angedeutet hast, es ist ja nicht es ist ein sehr gravierender Fehler, aber es ist ja beileibe nicht der einzige, auch in diesem Kapitel halt nicht. Zum Beispiel dieses, sie gaffen hört oder hört auf zu gaffen. Es ist auch einem beim ersten Lesen im Weekly schon aufgefallen, wo jeder dann ins Weekly in unser Forum-Thread geguckt hat und gesagt hat, ist der Fehler schon gemeldet? Ja, ist schon gemeldet, weil es ist sehr vielen Leuten aufgefallen, weil es auch da auch keinen Sinn ergibt, weil die bufft die nicht an, weil sie gaffen, sondern sie bufft sie an, weil sie da an einem Tatort so rumschreien und ihren, ich sag mal in Anführungszeichen, Ehekrach da austragen. Ja, das war der Grund und das ist einem irgendwie auch klar. Oder wenn sie dann sagt, sie hatten ihren Freund verfolgt und pipapo, ich da jetzt dachte, hä, spricht die jetzt mit allen Leuten, die da stehen oder warum spricht die jetzt im Plural? Weil das einem treuen Leser zumindest auch aufgefallen ist, dass da was nicht stimmt. Ja, und das summiert sich dann und endet dann in so einer Katastrophe mit so einem Panel, mit Panels, die dann überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, wo hinten und vorne nichts stimmt, was einem direkt auffällt. Also das, ja, einfach, ja, Hochnot, peinlich. Ja, viel kann man da auch wirklich nicht mehr zu sagen und will ich auch nicht so zu sagen. Also ich bin ja wirklich einer, dem sowas eher nicht auffällt. Also ihr entdeckt da wesentlich mehr Sachen als ich, aber wenn mir schon solche Sachen auffallen, dann ist es wirklich gravierend und eben, ich habe es ja vorhin, das eine habe ich nicht gecheckt und auch wie gesagt, als Yumi dann plötzlich von Miwako gesiezt wurde, wo man so denkt, hä? Das hat sie noch nie gemacht. Die kennen sich doch. Warum werden die jetzt so höflich? Was ist denn da jetzt los? Also, das passt auch nicht zum Lesefluss, wie ich immer so schön sage, weil es mich einfach beim Lesen dann so stört, wenn man so aus dem entspannten Lesen gerissen wird und sich plötzlich Fragen stellen muss über Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Also was ich zu dem Siezen mir danach hinein vielleicht noch gedacht habe, weiß ich nicht, ob das die Intention dahinter war, dass wenn Sato vielleicht dann am Tatort auf Yumi trifft und Shukichi, die sie vielleicht auch privat kennt, dass sie dann vielleicht, also so könnte ich mir das vorstellen, das wäre ja vielleicht eine normale Situation, da sind noch andere Leute dabei, dass man dann doch sieht, um da eine Distanz zu schaffen, sage ich mal, und dann nicht zu sagen, okay, ich duze jetzt hier irgendeinen, in Anführungszeichen, Verdächtigen, auch wenn sie jetzt zu dem Zeitpunkt dann eigentlich nicht unter Tatverdacht stehen, aber dass man da nicht irgendwie sagt, ich duze jetzt hier einen Zeugen oder so, aber das kann ich mir eigentlich nicht als Erklärung, oder das wäre eine sehr weit hergeholte Erklärung für das Siezen in diesem Fall. Aber das war so meine, worüber ich noch so nachgedacht hatte, wo ich dachte, naja, vielleicht war das ja die Intention dahinter. Ja, und auch das mit dem Gaffen, du konntest gar nichts sehen, selbst in dem Panel konntest du nichts sehen, weil es durch diesen Schrank oder was das war, verdeckt wurde. Das störte auch. Da denkt man, hä, wieso sagt sie denn sowas? Ne? Also, was ihr schon ausgeführt habt. Und mich persönlich stört sowas beim Lesen eines Conan-Bandes, der ja eigentlich davon lebt, dass man entspannt sich hinsetzt an so eine Lampe, Sessel und dann schön entspannt das liest und dann wird man durch sowas da rausgeworfen und das stört. Naja, bringen wir diesen Band zu Ende. Wir haben noch ein Kapitel tatsächlich, das ich kurz anreißen werde. Es ist ein Vierkapitelfall, von dem eben der erste in diesem Band noch enthalten ist. Mit Masumi, mit Ran, mit Sonoko, mit einer weiteren von ihren Klassenkameraden, die uns hier zum ersten Mal vorgestellt werden. Yumi Sichizawa, eine weitere Yumi, die in der Klasse von Shinichi Ran und so weiter ist, die uns hier vorgestellt wird. Und sie lädt eben die drei Oberschülerinnen mit auf die Geburtstagsparty von ihr und ihrer Modelschwester Remi ein. Conan darf auch mitkommen, weil der hat im Mund kann nicht richtig reden, weil er dann eine Entzündung hat und Ran will ihn nicht allein zu Hause lassen. Und weil Babysitter einstellen in Japan nicht so gern gesehen ist, lässt sie natürlich nicht zu Hause, dann nimmt ihn gleich mit, weil Kuro ist gerade saufen mit Nachbarn. Wie immer halt, ne? Und Masumi interessiert sich ganz schön sehr dafür, für Conans Medizinbox, denn als er gegen die Entzündung seine Medizin nimmt auf der Party, entdeckt Masumi da eine weißblaue Kapsel. Was ist denn diese andersartige Medizin da? Und Conan in so einem sehr klassischen Ding, wo in einem Panel so fünf Bewegungen dargestellt werden, komödiantisch, hechelt so von ihr weg und sagt so, gar nichts und macht die Box zu. Nicht sehr überzeugend. Falls man sich erinnert, es gab ja damals die Situation in diesem einen Heiji-Fall, wo er so quasi, wo Heiji dann reinkommt und so sagt, ey, Kodona, was geht? Und Ran, also ist Kodo und Conan steht dann so voran und macht so pscht und dann eilt er so zu Heiji rüber in einem Panel mit diesen Posen und macht so zu Heiji pscht. Daran erinnert es hier so ein bisschen nett, dieses Stilmittel mal wieder zu sehen. Ryumi hatte scheinbar auch andere Intentionen, außerhalb mit ihren Freundinnen einen schönen Abend zu verbringen, sondern sie hat scheinbar die drei Mädels noch aus einem anderen Grund eingeladen. Dieser Grund wird bald offensichtlich, wenn wir andere Anwesende an der Party treffen, wie zum Beispiel die Schwester von Yumi, Remi, ihren Manager, den Patissier in diesem Café, der die Geburtstagstorte macht, der ein Schulkamerad von Remi war und dann tatsächlich auch der Stylist, der öfter mal mit Remi zusammenarbeitet, denn der hat so ein bisschen Faible für Yumi und macht sich gern mal an sie ran, an diese 17-jährige Schülerin, was man eben als verheirateter Mitte-30er Mann so eben alles tut. Und deswegen hat Yumi natürlich Sonoko ran und Masumi eingeladen, weil sie sich denkt, hey, wenn ich hier so drei Freundinnen habe, dann kann der Typ sich nicht an mich ranwanzen. Wo die anderen natürlich sagen, hey, komm, wir beschützen dich. Und Con steht die meiste Zeit einfach nur daneben und denkt sich so, ach ja, ich bin auch hier und mein Mund tut weh, weil ich habe eine Entzündung. Und wie soll es anderes sein, dieser schmierige Stylist, der eben solche Dinge tut, wie sich an eine 17-jährige Schülerin ranmachen, stirbt dann am Ende, während die Torte reingebracht wird und dann alle Scheinwerferlicht nur so ist und der restliche Raum ist dunkel und alle singen Happy Birthday und danach wird der Kuchen angeschnitten und gegessen und dann nach dem ersten Bissen schreit der Stylist auf, stürzt zu Boden. Ihm wird noch etwas auf die Stirn geschrieben, nämlich Strafe des Himmels und das Licht geht wieder an und seine Leiche wird gefunden auf dem Boden. Und damit endet Band 98 von Detektiv Conan. Ich will den Fall jetzt als Ganzes gar nicht bewerten, weil das ist ja hier nicht im Band drin, aber ich finde das als Einstiegskapitel super solide. Wir hatten zwischendurch noch ein Gespräch, nachdem Masumi das Gegengift gesehen hat, was Konya noch nach Kyoto übrig hatte. Hat sie ja gesehen, hat dann auch Mary angerufen und Mary deutet so an: Ja, das Gift sah anders aus, was mir damals verabreicht wurde, damals auf der Vauxhall Bridge in London. Punkt, Punkt, Punkt. Und der restliche Mordfall, wie immer, ein super solides Opening-Kapitel und da kann man sich im nächsten Band drauf freuen. Ja, würde ich auch sagen. Ich sage nicht zu viel dazu. Zur Bewertung kommen wir dann in der Zukunft. Aber ja, hier sehr schöner Auftakt mit Masumi, Ran, Sonoko und dann eben den beiden Freundinnen und eben der Stylist, der ja schon, wo schon klar war, jo, der ist es, weil der benimmt sich absolut, geht gar nicht. Und ja, dann eben auch die Hauptstory wird vorangetrieben mit Mary und dann eben, ja, das Gift und Masumi und da denke ich mal, wird uns noch einiges erwarten. Ja, so viel gibt es nicht weiter zu ergänzen. Vielleicht auch noch, wie gesagt, das hatten wir am Anfang nochmal gesagt, deswegen möchte ich es jetzt nochmal ansprechen. Schön, dass Masumi hier so quasi die Klammer ist zwischen den Fällen, dass sie dann nochmal auftritt und natürlich auch Mary, die angerufen wird. Ja, das macht natürlich Lust auf mehr. Und ja, so ist es natürlich, finde ich, immer auch ganz, naja, es ist ein fieser Cliffhanger, wenn dann so ein Fall so anfängt. Und damals auf Vauxhall Bridge, was ist da passiert? Ja, das ist natürlich ein fieser Cliffhanger, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Dann muss man sich erst gedulden, bis Band 99 erscheint. Dann wird man es lesen können. Ja, aber das ist, wie gesagt, sehr schön, dass Masumi dann nochmal auftritt und ja, stärkt den Eindruck eines Akai-Familienbandes sehr stark. Wie immer, nachdem wir mit den Fällen durch sind, kommen wir am Ende des Bandes noch kurz zum Detektivlexikon, wo uns diesmal Toto no Kuno vorgestellt wird. Und zudem erzählt uns jetzt Olli nochmal eine Kleinigkeit. Ja, genau, dieser entsprechende Herr ist ein, ja, er wird hier beschrieben als exzentrisch charismatischer Student und ja, ist halt so eher ein eitler Typ, der sich nicht um soziale Kontakte schert, sondern mehr um sein eigenes Aussehen. Und ja, er ist einer, der nimmt es mit der Wahrheit sehr genau und pocht darauf, was schon mal zu dem einen oder anderen Streitigkeiten führt. Aber dadurch, dass er eben so ein charismatischer Typ ist, gelingt es ihm halt auch, die Wahrheit immer recht schnell rauszufinden, weil er kommt dann halt mit den Leuten ins Gespräch und dann, ja, durch seine charismatische, feinfühlige Redensart werden die Leute halt vertraut, fühlen sich gleich gut bei ihm aufgehoben und durch seinen scharfen Verstand gelingt es ihm dann eben, zwischen den einzelnen Zeilen dann zu lesen und so der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ja, auch ein Kommissar arbeitet daher sehr gerne mit ihm zusammen und Aoyame erzählt uns hier noch von der Autorin, die den Detektiv erdacht hat und so einem kleinen Running Gag, den sie eingebaut hat, nämlich dass er sehr gerne so ein Curry selber zubereitet sich und allerdings nie dazu kommt, das zu essen, weil immer wenn es fertig ist, dann wird er zu einem Fall gerufen und kann das halt nicht essen. Und ja, ähnlich wie Subaru, der sein Curry immer mit Professor Agatha teilt, wenn es fertig ist, aber das ist eine andere Geschichte. Das erinnert mich so ein bisschen an, den kennt wahrscheinlich keiner, den Film Hudson Hawk mit Bruce Willis, damals aus den 90ern. Und der Running Gag ist da im Film auch, dass Hudson Hawk den ganzen Film über nur mal einen entspannten Cappuccino oder so trinken will und es ihm dann immer verwehrt wird, weil irgendwas dazwischen kommt. Er kriegt nie sein Cappuccino zu trinken. Lustigerweise, ich habe mal so ein bisschen reingelesen in japanische Sachen zu diesem Manga. Aus dem Toto no Kuno stammt. Und tatsächlich im ersten Kapitel direkt ist so eine kleine Anspielung, also nicht unbedingt auf Conan, aber so, es wird dieser Satz, es gibt immer nur eine Wahrheit, wird da auch so ein bisschen angesprochen. Und Kuno kritisiert das so ein bisschen als nicht präzise genug, weil wenn sich halt zwei Leute etwas beobachten aus verschiedenen Blickwinkeln, dann sind diese beiden Betrachtungsweisen nicht identisch, aber sie sind für die Personen selbst beide deren Wahrheit. Und eigentlich müsste es heißen, sagt er, es gibt nur eine Realität, was passiert ist, aber es gibt immer nur eine Wahrheit. Ist halt so unpräzise, weil Menschen verschiedene Wahrheiten wahrnehmen können, sagt Kuno. Und das fand ich beim Lesen so ein bisschen, ach, lustig. Und dass Aoyama das dann empfiehlt, hätte ich fast gedacht, dass er das im Lexikon noch irgendwie anspricht, aber nicht, naja. Aber ganz schöne Anspielung. Der Manga tatsächlich, Do Not Say Mystery oder beziehungsweise Mystery to Yuhikare oder so, erscheint tatsächlich auch im Shogakukan Verlag in einem anderen Magazin allerdings, und wurde tatsächlich dann später auch für Cross-Promo genutzt, denn das Bild, was Aoyama hier für den Band gezeichnet hat, wurde dann später auf so einer Werbebanderole von dem neuesten Band von dem Manga wiederverwertet mit irgendwie so Detektiv Conan. Gosho Aoyama Sensei empfiehlt hier diesen Manga. Was natürlich schön ist, hoffentlich hat der Manga Erfolg. Und auch nett zu sehen, dass das mal so für Cross-Promo benutzt wird, denn so oft empfiehlt Aoyama denn tatsächlich ja nicht Mangas in den Detektivlexika, weil es natürlich auch nicht so viele Detektiv-Manga gibt. Danach erwartet uns wie immer die Werbung, ordentlich Werbung diesmal mal wieder für die unterschiedlichsten Serien. Atelier of Witch Hat, angeblich ganz gut. Color of Happiness. To Your Eternity bekommt jetzt bald ein Anime. Conan Best in the West, hey. Gleipnir, Living with Natsunaga, Noragami, Tokyo Girls. Hui, ganz viele. Jetzt will ich die Seiten nicht umschlagen. Auch noch mehr: Dolly Kill Kill, Prison School, der absolut mit der Zielgruppe 1 zu 1 übereinstimmt von Conan. Und dann am Ende die Stopbu-Seite. Und damit sind wir einmal komplett durch Band 98 von Detective Conan, der derzeit aktuellste Band. Band 99 ist in Japan auch noch nicht draußen. Ja, wie ihr vielleicht schon am bisherigen Cast gemerkt hat, wir sind mal wieder zwiegespalten ob der Umsetzung des Bandes in Bezug auf die Weekly-Kapitel. Es hat sich leider nach Band 97, wo ja Besserung gelobt wurde an verschiedenen Stellen, hat sich leider nichts verbessert, außer eine Sache, die was wirklich, das muss man sagen, in Band 97 war das ja so, dass in der Magazinversion Aoyama Wakita falsch gezeichnet hat, was dann im Band korrigiert wurde und was in Deutschland nicht umgesetzt wurde. So eine Korrektur gab es auch hier wieder, nämlich Shukichi Akai als Shuichi Akai. Als er noch keine Kappe auf hat und dann in der Villa Kudo, da hat er in der Bandversion, hat Aoyama ihm noch ein paar zusätzliche Haarsträhnen ins Gesicht gezeichnet. Und das wurde im deutschen Band tatsächlich übernommen. Das heißt, da ist das aktualisierte Bildmaterial verwendet worden, tatsächlich. Das wurde verbessert in Bezug auf Band 97. Immerhin. Gut, in Band 95 hatte man es ursprünglich auch schon richtig gemacht und dann in Band 97 wieder falsch gemacht und jetzt macht man es wieder richtig. Also es ist eigentlich auch nur eine Rückkehr zu dem, was man vorher schon mal richtig gemacht hatte. Aber ne, da wurde sich gebessert, ja. Aber in allen anderen Belangen halt nicht. Und so jeden Band sprechen wir das an. Jeden Band reden die Fans darüber. Und das kann auch an einem Verlag wie Egmont Manga nicht spurlos vorbeigehen, dass da irgendwie seit vier Bänden von so einer Serie wie Conan die Fans bei jedem Band sagen, hier sind massig Fehler drin, die vorher alle schon bekannt waren. Und es passiert einfach nichts. Zumindest nichts von dem wir sehen. Vielleicht reden sie ja intern darüber, was weiß ich. Für mich spielt erstmal jetzt nur die Rolle, dass ich in den Laden gehe und ich kaufe ein 6,50 € teures Buch. Halte das in den Händen, schlage das auf und sehe solche Fehler alle, die ich alle schon kenne, weil ich mir vorher die 99 Cent Kapitel, die alle in diesem Band sind, schon mal gekauft habe und das gelesen habe. Und was wir dann als Fans am Ende in den Händen halten, das ist einfach in gewisser Weise eine Sauerei. Und da gibt es nichts schön zu reden und das kann man auch nicht freundlicher formulieren, finde ich inzwischen irgendwie. Bei Band 95 hieß es noch, ja, Redakteurwechsel und alles drunter und drüber, Organisation, dies, das. Ja, gut, aber wir sind jetzt nicht bei Band 95, wir sind jetzt vier Bände später, wir sind jetzt 2 Jahre später, seit es die Weeklies gibt und es verbessert sich einfach für den Leser, was man in den Händen hält am Ende, verbessert sich einfach nichts. Und ich finde, das geht nicht. Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich möchte erst aber nochmal auf den Inhalt zu sprechen kommen des Bandes. Wir müssen ja, oder wir machen ja auch immer Kaufempfehlungen. Und ich würde sagen, also wer auf die Familie Akai steht, der muss sich den Band holen. Der kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Fälle an sich sind ein bisschen auf und ab, ein bisschen durchwachsen. Wer Momiji nicht mag, der wird nicht auf seine, also der muss da mal das eine oder Kapitel dann aushalten. Aber inhaltlich so ein bisschen auf und ab. Aber wer, wie gesagt, Akai mag, der kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Das andere, du hast es jetzt schon angesprochen mit den Fehlern. Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Ja, und teilweise ist es wirklich peinlich. Und es ist für den Fan, ist es einfach nicht nachvollziehbar, weil es ist einfach ein Unding und das darf nicht sein, dass man einfach die Weekly-Kapitel nimmt und die darin überträgt. Und scheinbar ist das auch nicht der Fall, weil es werden ja Anpassungen durchgeführt. Sei es, dass man dann das Bandmaterial nimmt oder dass man dann sagt, okay, wir verändern hier noch Hammelfleisch-Eintopf oder wir schreiben jetzt ändern noch Worte in Fantasiepach. Also es scheint ja irgendeine Art von Quality-Check zu geben. Und ich verstehe da nicht, wie in einem so einem fertigen Produkt fast oder an die 20 Fehler ja, drin sein können. Also das erschließt sich mir nicht. Und es geht mir nicht um so Sachen, wenn dann heißt irgendwie Herr Nishizu und Nichizu. Das kann einem Übersetzer mal passieren, da liest du den Namen und schreibst den schon 10 Mal und dann passiert das mal, dass du das so und so, dass du das Zeichen falsch liest und dann ist es mal Chi statt Chi und so. Das kann passieren. Oder Nishikido, dass da irgendwie noch eine Silbe verloren geht auf einem Panel. Auch das kann mal passieren. Auch in einem fertigen Band, und das ist ja auch in der Vergangenheit, wir haben jetzt schon über 90 Bände, ist das schon in der Vergangenheit passiert, ne? Hatsutori und so. Es gab immer mal wieder Fehler, die gemacht wurden. Oh Gott, und ja. das kann passieren. Ja, aber was nicht passieren darf, ist, wenn es so offensichtliche Fehler sind, die offen oder Sachen, die Fehler sind, weil sie aus dem Weekly übernommen werden. Weil da muss ich sagen, ich verstehe das so, das Weekly wird zuerst übersetzt. Das kann auch mal sein, dass da vielleicht ein bisschen größerer Zeitdruck ist. Ja, so ein Kapitel, da steckt viel Arbeit drinne. Deswegen kann ich auch in einem Weekly Fehler verschmerzen. Ich kann es aber nicht verschmerzen, wenn das dann auch in einem Band passiert, weil für einen Band, der erscheint nicht direkt, nachdem das letzte Weekly-Kapitel erschienen ist, aus diesem Band, sondern da ist noch ziemlich viel Monate Zeit, bis so ein Band veröffentlicht wird. Und da hat man mehr als genug Zeit, so einen Quality-Check ordentlich durchzuführen. Und dann fallen dann solche Dinge auf, dass Hauptcharaktere falsch heißen. Da fallen einem Dinge auf, dass da noch Weekly-Anmerkungen drinne stehen, wo noch drin steht, dass vorher ein Fehler war, wo man sich dann schon denken muss, ha, Moment, da muss ich ja noch vielleicht das Lettering korrigieren. Also das sind wirklich Sachen, die müssen auffallen. Ja, es gibt manche Fehler, das kann man auch verschmerzen oder dass auch jemand, der das liest, den Quality-Check macht und nicht so in der Serie drin ist, der wird es vielleicht nicht verstehen oder nicht direkt auffallen. Zum Beispiel so eine 50-50-Sache, das finde ich auch schwierig, wenn man das jetzt nur als Quality-Check macht und nicht das japanische Original vorliegen hat und das dann überliest. Das kann mal passieren, ist natürlich ärgerlich, aber nee, in diesem Band sind trotzdem Fehler gemacht worden, die nicht passieren dürfen. Und das ist ganz klar so. Und es gibt jetzt auch genug Stimmen, die gesagt haben, das habe ich jetzt mehrfach schon gelesen, wenn das die Konsequenz ist, dass da so viele Fehler in einem fertigen Produkt sind und das basiert darauf, weil die Umsetzung von Weekly in den Band nicht richtig funktioniert, dann kann ich auch das Projekt Weekly nicht mehr unterstützen. Und das wäre ja der Worst-Case-Fall für den Verlag, der ja dann auch ein bisschen, ich sag mal, doppelt abkassiert oder da auch Geld verdienen mit kann und das ja auch irgendwo ein Aushängeschild ist, dass man überhaupt so ein tolles Projekt hat, was Weekly ja ist. Es ist ja ein tolles Projekt und ich finde es auch sehr gut. Ja, aber wenn die Umsetzung nicht da ist, dass dann Fans sagen, okay, dann kaufe ich die Weeklies halt nicht mehr, dann möchte ich das nicht unterstützen und dann stirbt das Projekt, wenn es keiner mehr kauft. Und das wäre natürlich mega schade und es ist absolut unnötig und es ist für einen Verlag ein ganz leichtes, wenn man da die Fehler hat und man wird vielleicht auch darauf hingewiesen, diese Fehler zu korrigieren. Also das ist kein Beinbruch und man hat da wirklich Monate für Zeit. Also ich bin nicht drinne in dem, ich bin jetzt nicht im Verlag, ich habe da keinen direkten Einblick, aber meiner Empfinden nach hat man so viel Zeit, das zu machen. Wenn es anders ist, dann kann es immer ja auch gerne kommunizieren und sagen, nee, es ist nicht so, ich weiß es nicht, aber da sind Fehler gemacht worden, das geht nicht und da weiß ich nicht, also da bin ich auch sprachlos, weiß ich nicht, was ich da sagen soll, teilweise wirklich hochnotpeinlich und da muss sich auf jeden Fall was ändern. Also das kann so nicht weitergehen. Ob da jetzt die Konsequenz sein muss, nicht mehr Weekly zu kaufen, ich weiß nicht. Ich finde es, wie gesagt, tolles Projekt. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass dann, wenn jetzt schon der Quality-Check nicht ordentlich gemacht werden ist, dass selbst wenn man die Weeklies nicht kauft, dass der nach wie vor dann auch beim Band nicht richtig gemacht wird. Dann haben wir halt die Fehler, die jetzt im Weekly drinstehen. Ich meine, es wird ja eins zu eins übernommen. Wer garantiert denn, dass, wenn wir jetzt nur wieder den Band haben ohne die Weeklies, dass das anders wäre, dass dann nicht solche Fehler drin sind? Klar, so wie die Anmerkungstexte, die sind da nicht drin, aber so andere Sachen mit Yusako irgendwas und die Panels stimmen nicht und es ergibt keinen Sinn, das kann natürlich dann immer noch drin sein. Da denke ich mir, dann müssen wir auch nicht auf Weekly verzichten. Aber das ist natürlich ein Problem, das wissen wir als Fans nicht, woran das liegt, warum das mit der Umsetzung oder Übertragung von Weekly in den Band nicht klappt. Aber das ist ein aktueller Zustand, der geht nicht. Also da bin ich wirklich sehr enttäuscht und ja, kann eigentlich auch keine Also klar, wer jetzt 97 Bände hat, der wird sich auch den 98. kaufen. Aber ja, nee, also Was für ein Argument, Darf ja. man eigentlich keine Kaufempfehlung guten Gewissens aussprechen. Das hat es schon gesagt, anderen Fans oder so, die dann sagen, ach, ich kaufe mir mal einen Conan-Band. Also davon auf jeden Fall die Finger lassen, weil es ist einfach wirklich, ja, peinlich. Ich glaube, ich hatte letztes Mal auch schon keine Kaufempfehlung ausgesprochen und ich würde es diesmal tatsächlich auch nicht machen, wenn man schon die Weekly-Kapitel gelesen hat. Denn, wie gesagt, der Mehrwert ist tatsächlich fraglich. Also ich fand es tatsächlich sehr schön, die ganzen Kapitel nochmal zusammenhängend hintereinander wegzulesen, obwohl ich sie alle schon gelesen habe, auch wenn mir das bei einigen Kapiteln nicht mehr in Erinnerung gekommen ist, dass ich sie schon mal gelesen hatte. Aber ja klar, ich kaufe den Band natürlich für den Podcast und ich würde ihn wahrscheinlich auch kaufen, weil ich schon 97 Bände im Regal stehen habe. Das hat Johannes schon richtig gesagt, aber falls ihr wirklich sagt, oder falls ihr sogar die E-Book-Mangas kauft, dann braucht ihr diesen Band nicht, denn ja, der Mehrwert zum Weekly ist tatsächlich fraglich. Also ich will jetzt auch gar nicht auf den ganzen Fehlern herumreiten, das haben wir, glaube ich, schon genug getan und ich wollte mich da auch ein bisschen zurückhalten. Ja, aber die Fehler, die sind ja da, die werden in den Weeklies gemacht und wir schauen ja als Fans auch drüber und veröffentlichen diese Fehler ja bei uns im Forum und kommunizieren die ja auch offen. Also ist ja kein Geheimnis, dass die Fehler da sind und Ema wird ja auch bei uns im Conan-Forum mitlesen, hoffe ich zumindest stark, dass da Fehler da sind, dass sie behoben werden können und ja, sie werden ja alle dort genannt. Und es ist ja auch nicht von uns böse gemeint, dass wir die Fehler dort nennen und sammeln, sondern wir nennen und sammeln sie ja, damit sie dann in der Bandveröffentlichung korrigiert werden. Das ist ja unser eigentliches Ziel. Wir haben ja nichts davon als Conan-Seite, wenn wir Ema schlecht machen, wenn wir die ganze Conan-Manga-Veröffentlichung in Deutschland schlecht machen, sondern wir wollen ja ein gutes Conan-Produkt hier in Deutschland auf dem Markt haben und wir wollen gute Conan-Bände haben. Und deswegen ist es ja auch unser Ziel zu sagen, es gibt eine Weekly-Veröffentlichung, es sind Fehler drin, wir finden diese Fehler, schreiben die hin, damit Ema die Möglichkeit hat, das bei der Bandveröffentlichung zu korrigieren. Mehr wollen wir gar nicht. Wir sind ja auch nicht kommerziell, wir verdienen kein Geld damit, dass wir andere schlecht machen und Clickbait-Titel machen, hier so und so viele Fehler hat Ema und hast du nicht gesehen. Das wollen wir ja alles gar nicht, sondern unser Ziel ist es, dass wir am Ende einen guten Manga-Band bekommen, der auch, wie Lasse, glaube ich, schon sagte, Fans anderer Serien zeigt, hey, Conan ist eine coole Serie, ist ein cooles Produkt, kann man sammeln, lohnt sich, aber gerade wenn ich da diesen Sternchenfehler habe, der wirklich jedem auffällt, wenn man, sage ich mal, nur andere Manga liest und dann jetzt einmal einen Conan-Band kauft, nämlich Band 98, dann findet man diesen Yusa-Ko-Fehler, dann weiß man nicht, dass der so heißt. Da kann man alles drüber weglesen, auch dieser Nishido oder wie die Namen heißen, da kann man alles lesen, wie man möchte, aber dieser Sternchenfehler ist für mich hochgradig peinlich und er darf nicht in diesem Band enthalten sein. Das wertet es leider komplett ab. Und ich meine das ja auch nicht böse, oder wir meinen das wahrscheinlich auch nicht alle böse, dass wir das hier benennen und diesen Band jetzt so kritisieren, obwohl er inhaltlich ist, der Band wirklich top und die Fälle sind wirklich gut, die Haupthandlung wird vorangetrieben, aber die Fehler machen es halt leider wieder mal kaputt, muss man leider wirklich so sagen. Und das ist ja auch nichts Neues. Wir wiederholen uns da leider, leider, leider jeden Band-Podcast wieder. Und es ist so traurig und schade. Und trotzdem sei hier noch erwähnt, wenn ihr nach diesem Band weiterlesen wollt mit den Weeklies, weil ihr den letzten Fall noch zu Ende gelesen haben wollt, dann macht ihr weiter am besten mit Weekly 40 oder Weekly zu Kapitel 1048. Wird ja manchmal so benannt, manchmal so und im Impressum steht so und woanders so. Also Weekly 40 und Kapitel 1048. Da müsst ihr das Weekly zu suchen und da weiterlesen. Ja, und umso bitterer ist es natürlich, dass Änderungen im Band vorgenommen werden, aber anscheinend auch nur, damit man am Ende sich auf die Fahne schreiben kann, dass etwas verbessert wurde. Und das kann es leider nicht sein. Und ja. Also, wenn dieser Sternchenfehler nicht da gewesen wäre, ich hätte mich so gefreut, aber ich saß wirklich fassungslos da und so möchte ich mich bei Band 99 und 100 bitte nicht sehen. Also, ja. Es läuft mir eiskalt den Rücken runter. Ich weiß gar nicht, was ich Man sagen muss ja soll, ja. dazu sagen, du hast es eben gesagt, na, Weekly, das ist auch ein tolles Projekt, ja. Und das ist ja auch der, oder man kann den Vorteil doch nutzen, man hat es ja schon übersetzt. Und wenn dann noch Leute sagen, hier, da sind doch Fehler, korrigier das doch für ein Band, dann hat man, hätte man, könnte ein Band schaffen ohne Fehler. Und ich meine, wir diskutieren da auch Sachen in diesem Weekly-Tab, wo es dann darum geht, ja, ob da irgendwelche sprachlichen Besonderheiten oder sowas. Das sind ja keine Fehler an sich. Das sind so Übersetzungssachen, kann man so sehen, kann man so sehen. Aber es gibt eben auch, genau, und das ist ja sowas, Genau, ey, dafür ist ja. es doch ein super Forum, dass man sich da austauscht. Und man kann es ja im Zweifel dann auch so lassen, wie es war. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, so krasse Fehler, die halt gemacht werden, die einfach inhaltlich falsch sind, wo Namen falsch sind, das muss man doch dann muss man doch die Chance beim Schopf ergreifen und es verbessern. Das liegt auch in Egmont Mangas Interesse, das so zu machen. Und da verstehe ich nicht, warum man diese Chance vertut. Das ist die Frage, die mich schon seit dem Beginn der Weeklies und der Bandveröffentlichung beschäftigt, weil ich wirklich dachte, so als das Projekt gestartet ist, ja, ist super, also ne, Weekly ist super und soll auch noch weiterlaufen und es ist toll, die Kapitel so knapp nach Japan-Start zu sehen, das ist echt super und wie gesagt, wie Johannes gesagt hat, da dürfen Fehler rein. Sollten sie zwar nicht, aber im Grunde der Produktionsknappheiten, wie auch immer das alles genau abläuft, ist das okay und zu verschmerzen. Aber es dann später bei der Bandveröffentlichung, die wesentlich mehr kostet, die einen Sammlerwert hat, die man in der Hand hält und wo man sagen kann, hier, ich habe einen Conan-Band, der hat richtig Geld gekostet und da ist man eigentlich stolz drauf, dass man den hat und dass eben der Verlag dann nicht sozusagen ja diese doppelte Qualitätskontrolle oder dreifache, wenn man das Forum mit dazu zieht, wenn man das nicht nutzt und sagt, ja, wir haben hier Weekly, da wird es vorher veröffentlicht und oh ja, in der Nachbearbeitung sind da Fehler aufgefallen. Ich meine, da wird ja noch jemand drüber gucken und das lesen, weil es wird ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht einfach blind 1:1 übernommen. Es werden Anpassungen vorgenommen, also gehe ich mal davon aus, es gibt einen Korrekturleser, der da drüber schaut. Und dann muss einem eigentlich, wenn man seinen Job ernsthaft nimmt und sich Korrekturleser nennt, dann dürfen so gravierende Fehler, wie wir sie genannt haben, der Sternchenfehler, das ist der offensichtlichste, das darf dann nicht passieren, weil man macht ja seine Arbeit dann eben auch gut. Und ich sag's nochmal, ich hab's vorhin gesagt, Egmont Conan ist das Aushängeschild dafür, das ist die Serie, dafür kennt man Egmont und die läuft seit Jahren und man ist stolz drauf, dass die da läuft und ist Egmont auch dankbar und ja, freut sich jedes Mal, wenn da so ein Band kommt und ja, eigentlich müsste man stolz sagen können, ja, ich lese Conan, ja, es läuft bei Egmont, ja, der Verlag ist super, der macht einen super Job, aber diese Veröffentlichungen wirken das Ganze negativ und ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass, und ich nehme mal an, Egmont wird an den Manga-Bänden mehr verdienen als an den Weeklies, dass die Fans, je nachdem wie sie eingestellt sind, aber dass die halt auch irgendwann sagen würden, also ich würde es so sagen, irgendwann, wenn ich jetzt quasi nicht diesen Podcast machen würde und die Bände sammel, weil ich halt Bände sammel, dass ich auch sagen würde, ja, ich habe die Weeklies, da sind Fehler drin und ey, ich habe den Conancast gehört und ich sehe es, die Bände, die Fehler werden fast 1:1 übernommen, dann kaufe ich mir ab jetzt die Manga-Bände nicht mehr und dann glaube ich, wird Egmont da ein bisschen Verlust machen und das ist ja auch ein bisschen schade und deswegen würde ich mir auch hier wünschen, wie in dem Podcast davor, dass Egmont das Ganze ernst nimmt, dass sie es als stolzes Projekt sehen und dass sie einfach gute Qualität liefern, dass man ruhigen Gewissens sagen kann, ja, Egmont kümmert sich um die Serie, das ist denen wichtig. Also ich muss doch mal auch ergänzend zu dem, was Johannes vorhin sagte, hinzufügen. Die Weekly-Veröffentlichungen sind ja so, wie sie sind, wirklich, also okay, es gibt mal hin und wieder Verzögerungen und sonstiges, aber an sich sind die Weekly-Veröffentlichungen ja top. Also man kriegt zeitnah auf Deutsch den japanischen Manga zu lesen. Okay, es sind Fehler drin, die dürfen auch gemacht werden, weil es eben eine zeitnahe Veröffentlichung ist. Aber die Fehler, die es gibt, die liegen dann tatsächlich im Band vor. Und das ist das Problem, dass sie eben dort mit übertragen werden, 1:1. Also das Weekly macht keine Fehler. Der Fehler ist, dass die Fehler in den Band übernommen werden. Und die Frage nach den Gründen ist wahrscheinlich vielfältig, aber wo ich das jetzt auch wieder höre, wahrscheinlich werden alle, die sich Band 97 gekauft haben, wie schon gesagt, auch Band 98 in die Regale stellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man es dann in Anführungszeichen nicht als notwendig ansieht, noch viel Hand an Conan anzulegen, sondern eher unbekanntere Projekte voranzubringen, indem man dort mehr die Zeit investiert, als dass man bei Conan, wo die Fans ja eh den neuesten Band kaufen werden, zu aller Wahrscheinlichkeit, dass es sich da nicht lohnt, in Anführungszeichen, die Fehler zu korrigieren. Hoffen wir es nicht. Ja, wenn man jetzt irgendwo sagt, man möchte Conan nicht mehr in dem Sinne unterstützen, dann würde ich tatsächlich sagen, ja, den Bandkauf kann man sich sparen. Den Weekly-Kauf will ich nicht missen wollen, tatsächlich, weil der wirklich Gold wert ist, auch gerade in der heutigen Zeit, wo man immer zeitnahe Veröffentlichung haben möchte und gerade immer auf dem aktuellen japanischen Stand mitlesen möchte. Und die Alternative, die Illegalität wäre, und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Das definitiv nicht, nee. Aber beim Band kauft man sich ja dann, zumindest als Leser, der schon Weekly liest, ja nur nochmal die Weekly-Kapitel in gedruckter Form gebündelt und das muss ja nicht wirklich sein eigentlich. Also kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde aber trotzdem, was du gesagt hast, Weekly macht keine Fehler. Ich finde schon, dass so ein Fehler wie dieses Yusaku-Panel, wo ja wirklich gar nichts stimmt, Charaktername, Übersetzung ist nicht richtig, keine Satzzeichen. Ich finde, das geht auch im Weekly nicht. Und ja, die Weekly stehen unter größerem Druck, aber mal drüber lesen, ob jede Sprechblase mit einem Satzzeichen endet, fände ich dann doch schon so grundsätzlich, dass dann irgendwie, ich kann auch, solche Fehler kann ich natürlich auch verzeihen, wie zum Beispiel eben, dass da Nishitsu, Nishiki, Nishihiro, ja, ne, da kann ich auch noch sagen, so, okay, es ist ein Fehler, aber es ist so, okay, ne, wird hoffentlich korrigiert, aber diese groben Fehler finde ich auch schon fürs Weekly gehen nicht. Und dann finde ich, es geht doppelt und dreifach nicht, wenn die dann auch noch im Band sind. Das ist es ist vor allem auch so schade, weil das eben mit Aoyamas Rhythmusumstellung umgeht, dass jetzt eben in jedem Fall quasi Haupthandlung irgendwie ein Teil ist, eben seit dem Black Bunny-Fall da im Band 95. Seitdem macht Aoyama ja weniger Kapitel pro Jahr, aber dafür ist in jedem was drin, weil eben die Fälle dazwischen, die normalerweise gekommen wären, nicht mehr kommen. Und deswegen kann man ja in jedem Band irgendwie sagen, irgendwas passiert immer. Ne? Und das ist ja eigentlich schön. Das möchte man ja eigentlich auch sehen und dann möchte man das ja auch eigentlich empfehlen. Aber ich finde es schade, dass wir einfach an diesem Punkt angekommen sind, wo wir eben dann solche Abwägungen hier auch treffen müssen als Fan aus einer Position der überwältigenden Liebe heraus. Das muss man ja dazu sagen. Wir kommen ja an diese Serie ran als Con-News, als Con-Wiki, als Con-Forum, als alles. Wir gehen ja an diese Serie ran mit einem riesigen, riesigen Kontingent an Liebe und Wohlwollen und Verständnis auch und allem drum und dran. Und dass wir jetzt einfach an diesem Punkt sind, wo wir so sagen müssen, das können wir jetzt nicht mehr ohne 10 Sternchen irgendwie noch dazu, wo man sagen muss, abwägen, hier, da und dies, das, dass wir sagen, wir können da nicht mehr einfach eine Kaufempfehlung aussprechen für ein Detektiv-Conan-Band, das macht mich einfach traurig. Ja. Ja, ist auch so. Und ich hätte mir auch nie gedacht, sag ich mal, dass wir mal keine Kaufempfehlung für ein Detektiv-Conan-Band aussprechen. Und das ziemlich geschlossen, ja. Man muss wirklich sagen, wir sind ja Fans, wir lieben diese Serie. Also es ist, ja, tut einem wirklich weh, wenn das so aussieht. Also ja, es fehlen aber auch ein Stück weit die Worte dafür, nicht? Also. Ja, und es liegt halt, wie gesagt, es liegt nicht am Inhalt des Bandes. Der Inhalt, wie wir gesagt haben, ist top und deswegen finde ich, tut es umso mehr weh, wenn man eben die Vorlage kennt und sieht, ja, da waren Fehler und nein, sie wurden nicht korrigiert und du denkst dir, warum denn nicht? Das wäre so ein super Band geworden, wenn sie die Fehler entsprechend korrigiert hätten, was ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber es kann doch nicht so viel Zeit in Aufwand nehmen, dass man sozusagen die Fehler korrigiert, dass da, ne, also. Ja, es wäre so einfach, oder nicht? Es wäre doch so einfach. Ja. Und es ist ja nicht ein Hexenwert. Wir fordern ja hier nichts Unmögliches. Nee, und es, ich würde mich so viel besser fühlen, wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen könnte, ja, kauft euch Band 98, weil er ist inhaltlich super, er ist vom Äußerlichen super, es sind keine bis kaum Fehler drin, wie gesagt, ein Satzzeichen oder so, das kann man verschmerzen, aber so werde ich das nicht mit Motivation sagen und sagen, jo, seid stolz auf Band 98 und ja, wie Lasse schon gesagt hat, es tut mir weh, diese Worte jetzt zu sagen und eigentlich will ich sie nicht sagen, aber ich möchte auch an Egmont appellieren, dass ihr gerne diese Fehlerkorrektur bitte durchführt, weil ich möchte zu Hause eine akkurate Conan-Sammlung haben, auf die ich stolz bin und nicht sagen muss, ja, dieser Band, der ist nicht so toll, weil da sind sehr viele Fehler drin und eigentlich möchte ich den nicht so oft lesen. Und als Conan-Fan fällt es einem schwer, wenn man sowas über seine Lieblingsserie sagen muss. Ja, ein leider jetzt für unseren Podcast sehr pessimistisches Fazit, aber ich denke, ob des Inhalts des Bands, leider war das unausweichlich. Und ich hätte mal wieder Bock auf einen Concast, wo wir nicht so am Ende ernst und traurig sein müssen. Band 99 erscheint laut japanischem Publisher im Winter 2020. Der Band ist inzwischen vollständig, das heißt, alle Kapitel sind da und im Weekly erschienen, die dann später im Band sein werden. Der Band kommt im Dezember, also Winter 2020 ist ja nur Dezember, im Dezember dann raus und dann vermutlich wieder so 5 Monate später im April 2021 zu uns nach Deutschland. Das heißt, da ist ordentlich Zeit dazwischen und man muss ja auch dazu sagen, weil Aoyama ja jetzt nicht mehr so viele Fälle macht, könnte man ja auch in den Phasen zwischen den Fällen, wo dann die Weeklys schon draußen sind, ja schon mal auf die Fehler zurückblicken, weil man hat ja die Zeit, wo nichts rauskommt erstmal. Zum Beispiel auch diese Zeit könnte man nutzen. Aber wie gesagt, Band 99, ne, so vermutlich April 2021, grob, wenn wir es wie beim Band 97 machen. Und ich fände es schön, wenn wir dann im Band 99 Podcast nächstes Jahr sind und so sagen, sie haben diese Zeit genutzt. Das fände ich mal wieder schön. Ja. Wenn ihr, ne, liebe Zuhörer, noch mehr von uns lesen, sehen, hören wollt, euch an der Community beteiligen wollt, dann verweise ich am Ende dieses Themen-Podcasts, ich komme ganz durcheinander, Podcast-Fehler, falscher Titel wurde genannt, was für ein Podcast bam, ist das? Wo ist die Qualitätskontrolle? Bam, bam, hallo, bam. Hallo. Ja. Hallo, hallo. Auf unsere Projektseiten connews.org, da halten wir euch auf dem Laufenden. Wir hatten jetzt wieder vor kurzem eine Exklusivmeldung, wo uns Egmont Manga exklusiv verraten hat, wie der nächste Sonderband heißt. Toll, könnt ihr da lesen. Auf connwiki.org findet ihr alles Wissenswerte und könnt euch beteiligen, wenn ihr was beitragen wollt, um eine zentrale Informationsquelle über alles, was Con betrifft, im deutschen Web präsent zu halten. Das finden wir toll. Im connforum.org könnt ihr mit anderen Fans diskutieren oder ihr kommt auf unseren Discord-Server. Den Invite-Link findet ihr unter connews.org/discord. Ihr könnt uns auf Social Media folgen. twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Unterstützen geht per Amazon Reflink oder auf Patreon. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch. Und ja, bleibt mit uns zusammen der Conan-Serie treu. Und an Egmont, falls das hier einer von euch hört, bitte nehmt euch die Kritik doch zu Herzen. Wir würden uns sehr freuen. Wo ist der Stoppknopf? Oh nein. Da.